Kleinigkeit werden, aber es spart immer auch an eine Opera, in Großbritannien selber schon gesagt, mehrere sinnvoll. Ja. Ja, heißt das nicht eher mindestens eine, also können auch zwei, die sich zusammen machen. Ja, ja, also auf jeden Fall. Also das wäre, ist grundsätzlich immer sinnvoll, solche Aufgaben zu teilen. Ich würde grundsätzlich, also mindestens ein Büropirat wäre sinnvoll, zwei ist deutlich sinnvoller, einfach weil man an der Stelle die Gewähr hat. Einer von beiden muss akut ins Krankenhaus oder ist im Urlaub, wie auch immer, und dann bleibt so lange alles liegen. Das ist blöd. Ja, also von daher sollte man in so einer Funktion schon durchaus eben zwei wählen, genauso wie ich vorhin gesagt habe, die, bei den Pressepiraten, auch da sollte man einfach darauf setzen, dass man so ein Mehr-Augen-Prinzip einführt und dafür sorgt, dass das Ganze auch funktioniert. Wie ist denn das bei Entscheidungen? Wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, beim Kreisvorstand, beim Kreisverband, wird der Vorstand entscheiden, was da gemacht wird, wird abgestimmt. Und wenn der Büropirat eingesetzt wird, der bestimmt dann alleine, Nein, um Gottes Willen. Also der Büropirat hat keinerlei Entscheidungsbefugnis. Überhaupt gar nicht. Der Büropirat ist letztendlich ein Verwaltungsmitarbeiter, jemand, der dafür sorgt, dass man gucken kann, ist die Zahlung deines Beitrages angekommen, wir möchten eine Mitgliederversammlung haben, lad mal bitte die Leute ein und so weiter. Der trifft keine Entscheidungen. Grundsätzlich, Entscheidungen werden immer basisorientiert geführt. Das ist ja auch so, dass auch der Landesvorstand keine eigenen Entscheidungen trifft, sondern sich immer auf die Entscheidung der Landesmitgliederversammlung, also den LPTs, berufen muss und schauen muss, was haben wir da verabschiedet, was steht in unserem Programm drin, was gibt es für Sachentscheidungen, eventuell, wie sieht es in einem bestimmten Arbeitskreis mit einer Themenfindung aus, um jetzt zum Beispiel bei einer konkreten Presseanfrage daraus zu extrahieren, wie antworten wir jetzt auf diese Anfrage. Entweder in der Form, das Ganze wird diskutiert, wir tendieren momentan in die und die Richtung, oder das Ganze ist noch komplett ergebnisoffen, da haben wir noch keine Meinung zu. Also wie gesagt, der Büropirat ist ein Verwaltungsmitarbeiter im weitesten Sinne, der hat aber keinerlei Entscheidungsbefugnis. Entscheidungsbefugnis hat hier die Kreismitgliederversammlung, ja, und im Falle eines Kreisverbandes wäre es auch wieder die Kreismitgliederversammlung. Die Vorsitzenden eines Kreisverbandes sind diejenigen, die diese Mitglieder nach außen hin vertreten. Das macht der Landesvorstand auch. Der Landesvorstand, also der erste Vorsitzende, der Stellvertreter und der zweite Stellvertretende, vertreten die Partei nach außen. Ich als politischer Geschäftsführer vertrete die Partei nach innen, ja, sorge also für die Kommunikation der Mitglieder mit dem Vorstand und auch den anderen Organisationsebenen, heißt mit den Abgeordneten im Landtag und so weiter. So, der Schatzmeister ist rein für die Finanzen zuständig und der Generalsekretär ist eben für den gesamten Verwaltungsbereich Head of Verwaltung. Also wie gesagt, Entscheidungen werden in den Vorständen nicht getroffen. Kann ich mal dazwischen? Klar. Also für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Christian Kroll, ich bin ein Büropirat und in Personalunion auch Pressepirat aus dem Kreis Coesfeld und kann ja dadurch ein paar Hinweise geben. Also wir haben im letzten Jahr uns entschlossen, einen Kreisverband in Coesfeld zu gründen, haben aber aufgrund der Mitgliederzahlen davon Abstand genommen und haben eben den Zwischenweg eingeschlagen über die Büropiraten. Weil das eben, wie dargestellt, auch eine Kostenfrage ist. Wenn nur 40 Leute da sind oder so, dann müssen die mehr als den Jahresbeitrag aus eigener Tasche aufbringen, um erst einmal die Unterhaltskosten zu stemmen. Davon ist noch nichts ans Land abgeführt. Also erstmal am Rande, das war erstmal der Grund für uns. Die Büropiraten selber sind aus meiner Sicht, und da sind sich mittlerweile bei uns im Kreis alle einig, eigentlich eine feine Sache, weil A, haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen das nicht auf einer Schulter belassen, weil der Kreis Coesfeld ist so groß, das kennt ihr hier in Borken auch, viel Land und dazwischen jede Menge Luft und wenig Straßen. Und da kann man das gut auf mehrere Schultern, sprich auch territorial, auf verschiedene Gebiete begrenzen. Da muss nicht immer der eine 80 Kilometer durch den Kreis ballern, sondern man kommuniziert dann mit seinem Amtskollegen, sag ich mal so, und der organisiert das da vor Ort. Der geht zum Amt, der kümmert sich um Lokalitäten etc. pp. Also das ist schon mal der praktische Hintergrund. Und das andere ist, das wird von denen, die eben nicht Büropirat sind, sehr gerne angenommen. Wir kennen uns alle. Die meiste Kraft liegt in der Behäbigkeit des menschlichen Körpers. Und wenn was zu tun gibt, dann sind die Büropiraten immer ganz schnell vorne, weil die letztendlich sich dazu auch freiwillig bekannt haben, ein bisschen Spaß an der Arbeit haben und nehmen anderen dadurch auch Arbeit ab, die vielleicht auch nicht so gerne gemacht wird, eben wie Behördengänge, Informationen zusammentragen etc. Und das Ganze unterm Strich führt dazu, dass das Arbeiten im Kreis etwas effektiver geworden ist. Also man wartet nicht 14 Tage lang, bis irgendwer über eine Medienliste was gesucht, gefunden und bestätigt hat. Das gibt in der Tat drei Ansprechpartner, die kümmern sich darum und dann brummt das. Und dann wird bekannt gegeben, zu welchen Terminen die Party steigen, dann ist das durch. Und damit sind auch alle soweit zufrieden. Wenn sie das nicht sind, gibt es eben die Mitgliederversammlung, da kann man das ja jederzeit wieder ändern und sagen, die Nase passt mir nicht oder das Büropiratenteam passt mir grundsätzlich nicht, wir wollen das alle wieder abschaffen. Das entscheiden ja die Mitglieder. Das nur eben in der Kürze. Genau. Also vielleicht noch ein wichtiger Punkt, der Büropirat ist natürlich auch immer der direkte Ansprechpartner, beziehungsweise hat als direkten Ansprechpartner natürlich auch immer den Genseck, der an der Stelle natürlich auch dann nicht jedes einzelne Mitglied im Kreis dann als möglichen Ansprechpartner hat, sondern im Grunde genommen über den Büropiraten gehen kann und sagen kann, oder eben umgekehrt, kann auch der Weg zurück. Nicht jedes einzelne Mitglied, ich sag mal, wir haben 10 neue Mitglieder und da hakt es jetzt vielleicht bei der Bearbeitung des Mitgliedsantrages. So, dann kann jetzt der Büropirat reinschauen, Mensch, ist das Ding schon eingetragen, wo hängt der jetzt? Oder eben den Genseck anmailen und sagen, so, wie sieht's aus, wo hängt das jetzt, das Ganze? Und nicht jeder von den 10 ruft jetzt den Genseck an und fragt nach, was mit seinem Antrag ist. Also das schafft das Ganze natürlich auch deutlich zu kanalisieren. Entschuldigung, es hat natürlich auch eine Signalwirkung nach außen, wenn man als Pirat jetzt auf einem Infoständen ist oder so oder bei anderen Veranstaltungen, bei Bürgerinitiativen und kann sagen, wir haben also Leute, die sich darum kümmern, die heißen so und so, die sind unter den und den E-Mail-Adressen zu finden oder über die und die Kontaktseite. Man hat also eine zentrale Anlaufstelle, auch wenn da vielleicht in unserem Falle 3 Leute hinterstecken. Aber das Ganze bündelt diese ganze Geschichte so ein bisschen. So weiß man, in jeder Ortschaft gibt es einen Ansprechpartner für die BI, für die Gruppe, für jeder hat was. Und dann verläuft vieles irgendwo im Sande. Manches wird mehrmals gepostet und dann gucken einige schon gar nicht mehr hin und dann ist die ganze Aktion gestorben. Also es ist effektiver, das kann man durchaus sagen. Also ich glaube mal, wenn ich die ganze Diskussion im Mammel auch verfolgt habe, weil das ein bisschen herauskommt, ich glaube, wir sind... weil ich so mitgekriegt habe, also auf jeden Fall für eine Struktur. Also es geht nicht die Frage, ist glaube ich gar nicht die Frage, ob wir weiterhin strukturlos arbeiten wollen, sondern es geht einfach nur darum, welche Art von Organisationsform wir uns jetzt geben wollen. Also von daher wird es sicherlich, denke ich mal, heute, ohne vorwegzunehmen, das eine oder andere geben. Um vielleicht darauf einzugehen, die Kostensituation, bisher waren mir halt nur diese 150 für weiß nicht, muss das ein Wirtschaftsprüfer machen oder wie läuft das? Ja. Auf jeden Fall, die war mir bisher nur geläufig, wenn es eben halt 400 Euro sind, ist natürlich das sicherlich ein schwergewichtiges Argument. Was mir bei der ganzen Geschichte Büropirat oder Kreisverband im Prinzip da so ein bisschen auf die Leber drückt, intern ist das alles kein Thema. Ob wir da jetzt Büropiraten haben oder Vorstand haben, da werden bestimmte, ich sag mal vorsichtig, Aufgaben übertragen, egal an welche Organisationsform auch immer. Und das ist auch sinnvoll und das weiß auch jeder, worauf man auswählen, zentrale Ansprechpartner und so weiter und so fort. Was mir dabei ein bisschen Kopfschmerzen immer macht, deswegen habe ich auch ziemlich deutlich ein bisschen mal gesagt, dass ich für den Kreisverband mich ansprechen würde, ist, dass gerade so angesprochen worden, die Außenwirkung. Ich sag mal einfach so, wir haben das in zurückliegenden Wahlkampf, hatten wir eigentlich immer das Problem, dass wir die Öffentlichkeit erstmal darüber in Kenntnis setzen müssen, dass wir ein Programm haben, dass wir also tatsächlich Leute zwischen 17 und 70 haben und. Wir mussten also die Leute nach außen erstmal davon überzeugen, dass die Piraten zwar anders sind, aber trotzdem sich in den bestehenden Strukturen bewegen können, sprich in der bestehenden Parteienlandschaft. Und da ich aufgrund meiner vorherigen politischen Tätigkeit sicherlich schon oft mit Presse und so weiter, Verwaltung zu tun hatte, wird es auch schwierig sein, oder kannst du vielleicht gleich was zu sagen, denen deutlich zu machen, so eure Ansprechpartner ist jetzt der Büropirat, der dann auch gleichzeitig Pressepirat ist und so weiter. Also ich sage mal, wir bauen da eine Hürde auf, die gar nicht kennen, weil die kennen Kreisverband, Pressesprecher, was weiß ich, Schatzmeister und wie die ganzen Jobs da alle heißen. Und von daher hätte ich gesagt, aus meiner Wahrnehmung, professioneller ist sicherlich, wenn man sich, ne, ohne das Piratentum abzulegen, aber in den etablierten Strukturen und bekannten Strukturen bewegt. Macht einfach mit den Leuten da außen, wo man arbeitet, die Geschichte ein bisschen einfacher. Jetzt ist sicherlich abzuwägen, wenn ich dann höre, dass man eigentlich mit der Anzahl seiner Mitglieder noch nicht mal die Verwaltungskosten im Prinzip zusammenkriegt, ist für mich ein neuer Gesichtspunkt, wo ich sage, okay, das ist sicherlich ein schwergewichtiges Argument. Wobei meine Tendenz langfristig immer Richtung Kreisverband gehen würde. Also ich würde gerne an der Stelle zwei Sachen erwähnen. Zum einen, es ist erstaunlich, wie offen wirklich auch die Presse mit den neuen Formeln umgeht. Kann ich bitte ein Wasser haben? Wenn man der Büropirat in dem Falle wäre eh eine Funktion, die nach innen gerichtet ist. Der wird ja jetzt nicht nach außen auftreten. Die einzige Funktion, sage ich mal, die in der Funktion reiner Büropirat, Pressepirat, also mit dem virtuellen Kreisverband, nicht da wäre, wäre ein Vorsitzender. Den hätte eben ein Gremium nicht, den hat nur der echte Kreisverband. Der hat einen gewählten Vorsitzenden. Aber ob nach außen hin der Pressepirat gewählt von der Mitgliederversammlung der Presse gegenüber der Pressesprecher ist oder der Pressepirat, die Funktion ist die gleiche. Ja, also in dem Falle ist für die Presse, für die Lokalpresse, der Pressesprecher der Piratenpartei in Borken oder für den Kreis Borken ist der Pressepirat sowieso. Das ist der Pressesprecher von denen. Der ist auch der Ansprechpartner. Ja? Und der wäre auch die Funktion oder die Person, über die das Ganze dann von der Presse aus herein kanalisiert werden würde. Ein Punkt, der vielleicht ganz wichtig ist, wenn man die Funktion, so, ich habe ja die Entwürfe mir angesehen, so vorsieht, dass man zum Beispiel für ein Jahr jetzt die Funktion wählt und dann entsprechend wieder erneut wählt, wenn es jetzt um den Pressepirat und auch den Büropiraten geht. Dieser Einjahresrhythmus, den kann man problemlos beibehalten. Ganz wichtig ist, dieser Rhythmus ist vollkommen unabhängig davon, ob man sich entscheidet, vielleicht doch einen Kreisverband zu gründen. Heißt, nehmen wir mal an, ihr entscheidet euch heute dafür, wir wählen hier heute 2 Büropiraten, 3 Pressepiraten und so weiter, wir organisieren uns so und so, legen das Ding fest und in 3 Monaten laufen euch die Bürger hier die Hütte ein und ihr habt auf einmal 300 Mitglieder und braucht eine Struktur, damit ihr links, dann könnt ihr in 3 Monaten hingehen und sagen, auch wenn ihr die Funktion festgelegt habt für ein Jahr, in dem Moment, wo der Kreisverband gegründet wird, mit der Sekunde, wo er gegründet ist, sind die gewählten Funktionen des Büropiraten und des Pressepiraten hinfällig. Ja? In dem Falle ist der Kreisverband zuständig und die Funktionen sind direkt hinfällig. Ihr könnt also quasi jederzeit sagen, so, jetzt brauchen wir es, jetzt machen wir eine Mitgliederversammlung, die der Verwaltungspirat hier einberufen kann, weil er ja die Möglichkeit hat. Mitgliederversammlung, so, jetzt gründen wir wirklich den Kreisverband, weil wir jetzt einfach so viel Zeugs haben und zu machen haben und jetzt machen wir das. Also, ihr müsst euch dann nicht daran halten zu sagen, oh, jetzt haben wir die für ein Jahr gewählt, jetzt sind wir für ein Jahr, können wir jetzt keine andere Entscheidung treffen. Das ist nicht der Fall. Die Entscheidung, den Kreisverband zu gründen, die könnt ihr jederzeit treffen, wenn ihr sagt, jetzt brauchen wir es doch. Ne? Also da schränkt ihr euch nicht zusätzlich ein. Vielleicht eben nochmal so als Hinweis an. Und zwar habe ich auch die Möglichkeit, dass wir jemanden wählen, der ein Budget bei einem virtuellen Kreisverband quasi ein bisschen im Auge behält. Also und auch so ein Klassenmeister. Also grundsätzlich. Ist das vorgesehen, dass jetzt die Kontostände der virtuellen Kreisverbände auch dann über den Büropiraten zukünftig. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon möglich ist, dass man die VKV-Budgets sehen kann. Das ist aber in Arbeit. Das wird zukünftig auch im Verwaltungsportal auftauchen, sodass man jederzeit sehen kann, so und so viel Geld ist jetzt auf dem VKV-Konto drauf. Ansonsten ist das auch überhaupt gar kein Problem. Kurze Mail an Schatzmeister Ed. Hier, Kreisverband oder virtueller Kreisverband Borken, sag mir mal bitte, was bei uns auf dem VKV-Konto ist. Ja, kein Thema. Gibt's sofort die Antwort zurück. Das ist überhaupt gar kein Akt. Und es soll, wie gesagt, auch zukünftig aufbereitet werden, dass es im Verwaltungstool auftaucht. Und dass man eben sehen kann, okay, so viel Geld haben wir jetzt, wir wollen jetzt hier eine Aktion planen, wie können wir das machen? Ich teile ja die Auffassung von Sigi, deswegen muss ich die Argumente nicht alle wiederholen, dass ein Kreisverband da einfach eine bessere Außenwirkung hat. Trotzdem interessant zu hören, dass es so ganz, ganz gut ankommt. Aber dennoch habe ich selber Bedenken, eben jetzt einen Kreisverband zu gründen, weil die Personaldecke bei uns vielleicht ja nicht optimal ist. Um nochmal die Zahl zu nennen, was meinst du, wie viele Leute sollten aktiv in dem Kreisverband vertreten sein? Also du brauchst... Also das, was der Erfahrungswert gezeigt hat, weil das sind ja jetzt letztendlich alles Erfahrungswerte. Man kann das natürlich auch rein rechnerisch runterbrechen und sagen, so und so viele Leute reichen aus aufgrund der Mitgliedsbeiträge und so weiter. Aber die Erfahrung hat gezeigt, wenn du eine Größenordnung ab 50 fängt es an, zahlende und aktive Mitglieder, so bei 80, 85 zahlende und aktive Mitglieder bist du in einer Größenordnung, wo du sagen kannst, du hast genügend Background auch. Was ist denn für dich ein aktives Mitglied? Ein aktives Mitglied ist eins, was sich gelegentlich mal meldet oder wirklich aktiv am politischen Geschehen beteiligt. Der aktiv ist, seine Mitgliedsbeiträge bezahlt. Das ist okay. Für dich erstmal überlebenswichtig. Also, ja, also das ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass er aktiv seine Mitgliedsbeiträge zahlt. Und natürlich, du brauchst auch ein Mindestmaß an wirklich politisch aktiven Mitgliedern, die sich auch einbringen. Das heißt nicht, dass die jetzt in allen möglichen Ratssitzungen sitzen, sondern einfach, dass die an Stammtischen oder bei solchen Sitzungen dabei sind, dass sie sich mit Ideen einbringen und so weiter. Weil wenn du diesen Kreisverband hast, du hast einen Wust an Arbeit, der auch delegiert werden muss. Du musst auch Leute, das nützt dir nichts, wenn du einen Kreisverband gründest und hast dann fünf Leute gewählt und die müssen im Grunde genommen nicht nur die Verwaltungsarbeit machen, sondern auch noch die gesamte politische Arbeit, weil ansonsten ist da keiner da. Deswegen brauchst du eine gewisse Decke an Leuten, die auch wirklich Aufgaben übernehmen, ja, an die du auch Aufgaben delegieren kannst, weil sonst kommst du hinten und vorne nicht zur Rande. Deswegen also unter 50 wirklich aktiven Mitgliedern, also wirklich die auch tätig werden und... Kannst du denn mal eben feststellen, wie viele zahlende aktive Mitglieder wir demnach haben? Ich glaube nicht, dass ich dazu die Berechtigung habe. Wie, du nicht? Nein. Kann nicht jeder? Nein. Da muss er explizit namentlich für eingetragen sein. Das macht ja nichts. Also ich kann, wie gesagt, die Akkreditierung machen, wobei ich auch nicht sehen kann, wie viele Mitglieder es im KV oder in diesem Kreisverband sowieso gibt, oder im Kreisverbandsgebiet gibt, weil ich kann nur sagen, ich will für den Kreis Borken eine Akkreditierung machen und kann dann der Reihe nach die Namen und die Mitgliedsnummern eintragen und sehe dann, jawohl, der ist Mitglied oder und hat bezahlt oder nein, den gibt es da gar nicht. Wie viele davon? Wäre für die Entscheidung heute interessant gewesen, zu wissen, wie viele aktive zahlende Mitglieder wir haben. Ja. Der Büropirat könnte aber jederzeit... Der kann auf die kompletten Mitglieder zugreifen, richtig. Weil wäre einfach mal interessant, wie viele Mitglieder haben wir denn so im kleinen Stammbaum? Und die Information, die haben wir, das wissen wir ja. Das ist immer so um die 75, 80 Mitglieder. Wir wissen nur nicht, wie viele davon aktiv zahlen. Das war bei uns zum Beispiel, im Januar haben wir ja die Versammlung gehabt, der Grund dafür, dass wir offiziell vom Landesvorstand jemanden eingeladen haben, den Alexander damals, und der hat diese Daten mitgebracht. Weil der quasi als Vertreter Zugriff darauf hat und kann dann auch überprüfen, wie die Zahlungen laufen. Da ist halt A und O. Gut, da hat uns jetzt keiner Gedanken gemacht, dass es ja nicht schlecht wäre, zu wissen, wie viele davon bezahlen. Aber das ist ja kein Meinung in dem Sinne. Nur, ich denke, das ist einfach nur dann auch ein Tipp, den ich so weiterreichen würde. Das habe ich letzte Woche auch mehrmals zum Kreis Müller gesagt. Wenn ihr euch da nicht sicher seid oder wenn das alles irgendwie so mit, naja, mal gucken, vielleicht, so mit ungutem Bauchgefühl, dann würde ich das so wirklich so machen, wie der Klaus das vorgeschlagen hat, so wie wir das auch praktizieren. Macht erstmal eure Büropiraten, dann habt ihr das organisatorisch in trockenen Tüchern und dann in aller Ruhe das angucken, durchrechnen, ob das überhaupt Sinn macht. Wer macht das vor allen Dingen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wer macht denn hinterher den Kreisverbandsvorstand? Personell jetzt, nicht? Das muss nicht nur zahlenmäßig stimmen, sondern man muss auch gucken, die Leute, die das dann machen wollen, sind die dazu auch entsprechend in der Lage? Es nützt auch nichts, brutto dann fünf Leute zu haben, wenn man dann sagt, na, da sind schon dann drei bei. Der eine kann nicht rechnen, dann kann ich den schlecht jetzt für die Kassenprüfung einsetzen. Ja, der andere kann nicht gucken, also was soll der jetzt mit Presse machen? Das ist alles ein bisschen schwierig, ist ein bisschen komplizierter, als das im ersten Moment den Anschein hat. Ja, aber ist so im Prinzip, ohne da irgendwas zu sagen, im Prinzip sind das doch diejenigen, die dann auch die Gruppe machen. Nein. Das fängt schon damit an, der Klaus hat es angesprochen, das fängt schon mit der persönlichen Haftung an. Ja, aber das ist in jedem Fall. Ja, aber ja, deswegen muss das aber nicht jeder machen wollen. Das ist ja die Frage. Und wenn ich wirklich in so einem Kreis, ich sag mal, bei so einer Mitgliederversammlung von, sagen wir mal, 70 Piraten, die da sind, wenn da zu der Versammlung dann 25, maximal 30 Leute kommen, das ist schon dann ein gutes Ergebnis, wenn überhaupt so viele kommen. Und aus diesem Kreis dann tatsächlich 5 Nasen zu benennen, die sich da voll reinknien, das ist eine Hausnummer. Man kann ja auch mal von Reverse Case ausgehen. Reverse Case wären wir jetzt hier wirklich die Einzelpersonen, die wirklich gut sind auf dem Gebiet, die uns dann überhaupt nicht zusammenarbeiten können. Und der Piratenbau komplett hat uns unfähig wird. Und in diesem Worst Case Szenario könnte, glaube ich, der Landesverband den Piratenbau komplett auflösen und nochmal die Einzelnen vorne anfangen. Ich will da ja nicht drauf rumraten. Wir haben damals den Weg so gewählt, weil wir ganz klar gesagt haben, das ist uns zu knapp, wir sind dafür zu wenige. Das ist das eine Argument eben. Und das andere ist, ich bin ein Befürworter, ich bin die treibende Kraft hinter dem Kreisverband in Coesfeld, nur dass da kein falscher Eindruck entsteht. Aber ich bin so realistisch, dass ich sage, ich brauche keinen Kreisverband, erst recht keinen Vorstand, der nur dadurch seine Berechtigung erfährt, dass er sich selbst verwaltet. Das ist dummes Zeug. Ich muss arbeiten, ich habe einen Betrieb, ich habe eine Familie, ich habe Haus, ich habe also eine Menge andere Dinge auch noch zu tun. Und dann sage ich ganz einfach, mache ich dann an der Stelle nicht. So, und dann ist der Kuchen eh geplatzt. Und so ähnlich in der Situation seid ihr ja auch. Wenn ihr euch mit dem Vorstand nur selbst verwalten wollt und drei Leute sich da ständig nur die Termine hin und her schieben, dann lasst es lieber bleiben. Also dann macht lieber einen Büropirat oder zwei, drei. Also Carsten hat einen Teil schon integriert, habe ich gerade gesehen. Aktueller Kontostand auf dem VKV-Konto für den Landkreis Borken sind 313,17 €. Ja, dann lass mal die Speisekarte kommen. Arbeitsplatz. Ich habe das alles falsch verstanden, ne? Aber Außenwahrnehmung ist ja auch so ein Punkt. Ne? Also ich habe eigentlich auch in dem selbstbetriebenen Wahlkampf festgestellt, die Leute fragen, wenn die nach einem Kreisverband fragen, fragen die nicht, wie die nach einem Kreisverband sind, fragen einfach, ob die auf dem Kreis organisiert sind. Die kennen einfach nichts anderes. Und da ist dann die Antwort einfach, ja, wir beraten. Genau, man ist ja organisiert. Ja. Ne? Und ob man jetzt im Kreisverband organisiert ist oder anderweitig, spielt erstmal keine Rolle. Also ich sag da mal, ich bin sicherlich auch noch mit einer anderen Einstellung da hingefahren. Mich braucht man da nicht wohl überzeugen. Also für mich ist das wichtigste Argument, erstens die Personaldecke und zweifelhaft der zweite sind für mich die Kosten. Wenn ich die Kosten nicht mit meinen Beiträgen decken kann, dann räumen wir nichts unterhalten. Also deswegen steht dann für mich fest, Berufspiraten fertig. Sobald wir größer sind, ja. Ihr könnt davon ausgehen. So einen Realismus rangehen, jetzt habe ich gehört, 316 € oder sowas in der Richtung. Also peng. Ja, von daher braucht man mich doch nicht überzählen. Ihr könnt davon ausgehen, dass in jedem Kreis, soweit ich da in Kenntnis bin, und da beziehe ich den Kreis Coesfeld mit ein, könnt ihr sagen, ein Fünftel der Mitglieder, wo gesagt, ein Fünftel der eingetragenen Mitglieder zahlt seine Beiträge nicht. So. Das muss man einfach als Richtwert mal festsetzen. Und wenn ihr irgendwas plant, dann müsst ihr immer davon ausgehen, dass ihr für alle eine Einladung machen müsst. Wenn ihr eine Vollversammlung macht, ich sag nur, das ist ja immer so eine Sache. Ne? Wir machen eine Versammlung, dann muss man einen Raum für alle haben, im Zweifelsfall für 70 oder für 80 Leute, da fällt eine Saalmiete für an. Aber letztendlich sind dann 4, 5 der Leute, die über die Beiträge diese Aktion nur mitfinanzieren und die anderen kommen einfach alle nicht. Und trotzdem entstehen diese Kosten. Und dann kommen die Kosten für den Kreisverband noch oben drauf. Das heißt, die Leute, die letztendlich das Ganze finanziell und personell tragen, der Club wird immer kleiner, immer exklusiver. Und da müsst ihr euch einfach, das ist aber eine Sache, die müsst ihr unter vier Augen euch hier selber ausprobieren, ob ihr das wollt oder nicht wollt. Vielleicht nochmal für die Größenordnung, was Mitgliedsbeiträge bezahlt oder nicht bezahlt betrifft, von den etwas über 6.000 Mitgliedern im Landesverband Nordrhein-Westfalen haben aktuell 3.886 ihre Beiträge bezahlt und 2.506 ihre Beiträge nicht bezahlt. Wie man an der Tortengrafik hier recht gut sehen kann, ist das mehr als ein Drittel, die ihre Beiträge nicht bezahlt haben. Also sieht es im Land noch schlechter aus als in den Kreisen, die ich bis jetzt so gesehen habe. Ich wollte gerade sagen, mit einem Fünftel, das ist ja schon mal... Ja, aber trotzdem. Wobei, das fehlt, ich habe jetzt gehört, die Hessen, die liegen bei 95% bezahlte Beiträge. Irgendwas ist da komisch. Ja, aber wenn wir jetzt über Größenordnung reden von virtuelle Kasse 316 Euro, da macht das viel aus, wenn von 50 Leuten 10 ihren Jahresbeitrag von 48 Euro nicht bezahlen. Das ist eine richtige Hausnummer in Relation zu eurer gesamten verfügbaren Kasse. So muss man das herunterbrechen. Wenn ich einen Jahresetat von 15.000 Euro habe und mir fehlen dann 150 Euro Jahresbeitrag, ist das ein Witz, da lache ich drüber. Aber bei 300 Euro im Jahr, da ist das schon eine Menge Geld, was einem da verloren geht. Das muss man einfach immer ein bisschen im Auge behalten, ob sich das lohnt. 78 Mitglieder gibt es im Landkreis Borken. Aktuell. War ein Jahr schon. Habt ihr keine Austritte gehabt? Auch was wert. Oder genauso viele Austritte wie Eintritte. Ja. Es stimmt ja auch gar nicht, wir haben ja ein neues Parteimitglied schon mal dazu gewonnen. Aber die dürfte jetzt dann nicht in der Statistik auf. Das wollte darauf hinweisen, das ist die Motivation für die Zukunft. Wir haben steigende Tendenz. Ja. Gestern standen wir kurz vor Abbruch, jetzt sehen wir einen Schritt weiter. Ja. Sigi, wir sind hier nicht bei der CDU. Zeiten lange hinter mir gelassen. Schon ein paar Jahre mehr. Tja. Aber der Harald, wo er bleibt. Der 46? Ja, vielleicht fährt er auch hinter den ganzen Sonntags. Nee, er sagt, er hat echt Seite, ja. Vorhin angerufen, hat, der kommt ja von der Flauschkon aus Bielefeld. Das ist da wohl recht verkehrsstressig sein. Wollen wir denn gleich mal eine kurze Pause machen, dass wir Beamer aufbauen können? Dann können wir jetzt die Tagesordnung auf die Leinwand werfen, dass alle mitgucken können. Und ich gucke im Internet. Aus dem Auto. Bitte was? Sommer. Ich mache hier mal ein bisschen Platz, stellen wir hier jetzt von der Reise noch. Ja, sollen wir nicht Klaus macht das doch. Sollen wir nicht die Grundsatzentscheidung? Ich glaube, da haben wir doch schon fast keine. Vielleicht fällt dem einen oder anderen hier noch zu viel Platz. Ich habe noch irgendwie was ein, wo sie mit Stand. Ich hätte gerne nochmal drüber gesprochen. Und dann könnte er das ja nach der Pause dann angehen, wie er das grundsätzlich entscheiden würde. Also, jeder, der jetzt noch vom Kreis gefahren wird, der schon mal schalten kann. Nee, das ist. Ich habe jetzt auch keinen Adapter mitgenommen. Ich habe eine Kabeltrommel im Auto, die ich holen soll. Hallo? Was ist das? Sowas, Stefan? Ja. Ich mach selber. Genau. Mein LPT-Koffer. Switch-Verlängerung, langes Netzwerkkabel von 30 Metern. Stromverlängerung. Ja, Switch und Co. hätte ich auch noch. Und Dreierstecker ist leider da jetzt schon. Ja. Klaus? Ja. Irgendwo ein Strom gesehen? Jetzt hast du auch den Dieselgenerator vergessen, ne? Ja, jetzt haben wir einen Dreier. Reicht das? Jetzt wollte ich mit meiner Brennstuhl-Kabeltrommel strunzen hier. Wie viel hast du? Du hättest dann 4 wahrscheinlich. Dann machst du da die Einladung fertig für. Dafür hast du so bald 3. Gib mir was. Ich habe ja auch noch einen. Der Eventmanager, der kriegt sie da hin. So, bitte hier lang. Einmal auf Pause hier. Das ist ja da zu wählen, also das Mandat zu erteilen oder eben einen Kreisverband zu gründen. Mit den entsprechenden Folgen, die das Ganze nach sich zieht. Sind da noch irgendwelche Fragen dazu? Sie hat ja vorgeschlagen, dass wir vielleicht einfach mal abstimmen können, was wir überhaupt heute machen wollen. Als Meinungsbild. Als Meinungsbild? Ach, oder? Mein Vorschlag war einfach nur eine persönliche Feststellung von mir, nachdem ich alle Fakten gehört habe, habe ich nur für mich festgestellt, dass im Kreisverband zurzeit für mich nicht zur Diskussion steht, aus den eben lang und breit erklärten Gründen. Und ich dann vorgeschlagen habe, dass wir einfach darüber abstimmen, welche Organisationsform wir jetzt haben wollen. Ich sah da nicht ganz viel Widerspruch. Wir haben ja unter Top 6 haben wir genau diesen Punkt Beratung, der ist ja passiert quasi über die Organisationsform im Kreis Borken. Und da können wir dann auch darüber abstimmen, welche Wahlen wir vornehmen wollen. Genau, das würde ich den Stefan mal bitten, seinen Notebook. Bitte? Das ist jetzt nicht online oder kann man mit dem Zugangstag zweimal online gehen? Nee, aber hier habe ich nochmal Zugangstag. Da würde ich mich bitten, dass du einmal eben die Tagesordnung draufsetzt. Kann man machen. Da fahren wir am Beamer. So ein Quatsch hier. Ja, solange das jetzt technisch noch ein bisschen dauert, dann werde ich euch schon mal die Grüße von der FlauschCon ausrichten. Es waren heute ca. 70 Piraten vor Ort und als ich mich verabschiedet habe, bin ich insofern nochmal auch positiv erwähnt worden, weil es sind tatsächlich 5 Kreismitgliederversammlungen heute, wobei einer kurzfristig noch abgesagt worden ist in Mettmann, weil es da wohl Querelen gibt, die heute dann statt Kreismitgliederversammlung geklärt werden sollen, sodass das natürlich sozusagen ein recht intensives KMV-Wochenende ist von eben 53 Kreisen und Städten. Gibt es eben knappe 10%, die sich heute treffen zu diesen Dingen eben vor Ort. Unter anderem ist wohl Neuss mit dabei und dann im Kölner Raum noch eine und Mettmann eben halt mit dieser anderen Situation. Und von daher also war das für die FlauschCon natürlich auch eine Thematik, die dafür gesorgt hat, dass eine ganze Menge Leute, die sonst auch oft und gerne zu Barcamps fahren, nicht gekommen sind. Und ich war also der Einzige, der von einer KMV, die am Sonntag ansteht, dort war, sodass man dann gesagt hat, hier besonderes Lob für den Einsatz, trotz der wenigen Stunden, die ich jetzt dort heute verbringen konnte, dass ich eben da gewesen bin. Und es war auf jeden Fall eine fantastische Veranstaltung von der ganzen Optik her, weil die Gestaltung dieses FlauschCon-Raumes war mit wunderbarem Dekomaterial gemacht. Es gab komplett ausgelegt in der Halle Orangenteppichboden. Es gab ein großes Zelt in der Halle, in dem Sessel und Couchen aufgestellt waren, um eben dann die Vorträge und Diskussionen dort zu führen. Und daneben gab es eine Halle, der zweite Halle, wo dann die Bewirtung stattfand. Und das war natürlich auch sehr interessant, den Kontrast zu sehen eben zwischen dieser Halle, die eben wirklich durchgestylt war und auf der Bühne standen dann so Chill-Out-Sessel und auch Liegestühle und so Fatboy-Säcke, in die man sich dann reinwerfen konnte. Und es war wirklich sehr, sehr aufwendig, sehr schön gemacht. Und es gab eben einen Piraten, der in diesem Bereich, René Krebin, eine Menge Kontakte hat. Und er hat tatsächlich diese gesamte Deko im Mietwert von über 19.000 Euro kostenfrei als Spende besorgen können für die Piratenpartei. Und, ja. Die Tagesordnung guckt mal ins Einladungsschreiben rein. Genau, ein Einladungsschreiben ist die. Ja, da ist sie. Also wir treffen uns auf jeden Fall im Burghotel Pass, wie man sieht. Das ist gut zu wissen, ja. Okay. Vielleicht für denjenigen, der das Protokoll führt. Wir haben also jetzt 13 akkreditierte und stimmberechtigte. Genau, wer führt das Protokoll? Den man selber fragt. Ich hatte das befürchtet. Ich hatte dir schon mehrfach gesagt, du liest das falsch an. Du redest zu viel. Nein, du stellst Fragen. Ich rede heute nicht so viel. Anstatt zu sagen, du, XY, führst doch heute das Protokoll, richtig? Hat er doch gerade gemacht. Ach, putzig aus. Ja. Wollen wir aber nicht ganz erwähnen. So, also mit dem Aufrufen dieser Tagesordnung ist die Eröffnung der Mitgliederversammlung, hat sie sozusagen offiziell stattgefunden. Die Wahl eines Versammlungsleiters steht an. Schriftführer ist gerade vorgezogen worden, wie ich gehört habe. Und Protokollführer, wer möchte Versammlungsleiter werden? Und dann wollen wir ihn gerne wählen. Freiwillige vor. Ich schlage den Klaus Hammer vor. Ja, ich muss sagen. Wärst du dazu bereit, Klaus, das zu machen? Ja, das kann ich mal gerne tun. Gut, dann... Könntest du mir ganz kurz die Tagesordnung dann noch twittern oder so, dass ich die auch aufrufen kann? Die ist geheim. Kriegst du sofort, einen Moment. Ja. Gibt es Gegenstimmen gegen Klaus Hammer als, Versammlungsleiter? Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? Also einstimmig musst du dann... unser Versammlungsleiter heute, und dann übergebe ich jetzt das Wort an dich demnach. Und der Herr Versammlungsleiter möge noch ein paar Sekunden Geduld haben, bis ich den Link habe fürs Pad. Kreis Burgen.piratenpad.de/11. Ja. Klaus-Hammer, dann hast du es nochmal. Klaus, dein Twitter-Name, der wird mir nicht vorgeschlagen. Klaus-Hammer. Ja, der hat das ja schon. Hat schon alles erledigt. Einfach, gut, weil die anderen beiden. Ich twitter es jetzt trotzdem. So. So, dann mal. Ja, gibt es Änderungen zur Tagesordnung, die wir an der Stelle jetzt noch einfügen müssen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ja, den Top 6 haben wir ja vorhin vorgezogen. Beratung über die Organisationsform im Kreis Borken. Gibt es da noch Fragen zu dem Thema, die jetzt noch nicht beantwortet sind, oder ist irgendwem noch irgendwas offen, was jetzt die Varianten betrifft, die wir jetzt noch hören können? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. So, das heißt, die Tagesordnungspunkte 4 und 5, die kämen ja nur zum Tragen, wenn wir einen Kreisverband gründen. Deswegen stelle ich die mal zurück im Moment. So, dann würde ich jetzt an der Stelle gerne mal ein Meinungsbild einholen, wer der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder ist denn dafür, heute hier einen Kreisverband zu gründen. Wer ist dagegen, heute einen Kreisverband zu gründen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enthaltungen? Eine. Also. So geht Streiten nicht, Leute. Das ist ja scheiße. Hast du die Zahlen? Ja, ich habe die Zahlen. Gut. So, dann. Wer ist dafür, heute hier ein oder mehrere Büropiraten und ein oder mehrere Pressepiraten zu wählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Einstimmig angenommen. Ich hätte dann mit der Übersicht sich die Frage nach Gegenstimmen und Enthaltungen. Es sei denn, hat jemand eine gespaltene Persönlichkeit. Dürfte dann allerdings auch nur einmal abstimmen. Eine kurze Frage dazu. Wir hatten auch mal darüber gesprochen, vielleicht einen oder zwei Vertrauenspiraten zu wählen. Ist das dann Teil der Büropiraten oder müssen wir das separat benennen? Also es gibt die offizielle Funktion des Vertrauenspiraten gibt es noch nicht. Okay. Was aber euch nicht davon abhält in diesem Grunde, weil die Kreismitgliederversammlung hier ist das höchste Gremium der Piratenpartei im Kreis Borken. Und wenn ihr einen Vertrauenspiraten wählen wollt, dann könnt ihr das tun. Darum geht es also jetzt bei Gründung der Kreismitgliederversammlung. Müssen doch, man kenne ich ja zumindest, zwei Vertrauensleute, die dann hinter Protokoll genehmigen und so weiter. Aber da kommen wir ja gar nicht hin, weil wir keine. Ja. Also, darum geht es eigentlich. Okay, also in dem Falle braucht ihr die nicht, weil ihr keinen Kreisverband gründet. Ihr könnt natürlich trotzdem für den Fall, dass es Reibereien oder Streitigkeiten gibt, da Ombudsmänner oder Vertrauensleute wählen. Ich habe nochmal eben das Pad getwittert, das Protokoll, ich habe das Board miteinander gemacht. Es spricht nichts dagegen, wenn jemand noch mit drüber guckt und auch noch mit protokolliert. Was spricht dann gegen mich? Soll ich die Küche da wieder aufmachen? Okay, Harry hat die Frage damit beantwortet. Ja. Du bist aber verantwortlich, wenn das schief läuft. Dann wurde gewonnen. Immer. Okay, dann sind wir jetzt bei Top 7, der Beratung über die Anzahl Organisationsformen und der zu wählenden Ämter. Da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, also ich persönlich, das ist jetzt mein Vorschlag, würde es sinnvoll finden, wenn es zwei oder wenigstens zwei Büropiraten gibt, einfach damit die sich auch gegenseitig entlasten können. Und ich würde, was die Pressepiraten betrifft, dazu tendieren, das Ganze mit dreien zu machen, die sich dann auch untereinander abstimmen und dafür sorgen, dass die Sachen auch gemeinsam besprochen sind, damit da keine Alleingänge passieren, die einfach aus der Aktion heraus, ich unterstelle auch grundsätzlich immer jedem, dass er eigentlich gut meint, aber manchmal schießt der andere über das Ziel hinaus oder wie auch immer. Deswegen sollte man das immer auf mehrere Schultern legen. Wobei jetzt auch beim Landesverband ja die Regelung bei den Pressethemen so ist, dass eine Pressemitteilung in der AGÖA ja auch in der Regel von mindestens zweien redigiert wird und dann auch eben eingestellt wird in das Organisationstool, sodass also einer verantwortlich zeichnet von der AGÖA und es dann einen zweiten geben muss, um die dann auch an den Verteiler zu schicken. Genau. Damit einfach jemand nochmal drauf guckt und sagt, hier entweder sind ein paar reine Rechtschreibfehler übersehen worden oder es sind eben auch Dinge, wo vielleicht irgendwas durcheinander geraten ist beim üblichen Kopieren, was man ja im Pad macht und derjenige, der es dann abgeschickt hat, hat eben nicht mehr genau geguckt und dann hilft es wieder, wenn es weiter drüber guckt. Genau, das ist also sehr wichtig. Ich persönlich würde an der Stelle sogar noch anregen, dass wer auch immer sich um die Funktion des Pressepiraten bewirbt, sollte sich sehr gut überlegen, ob er vielleicht Mitglied in der AGÖA wird, sofern er das nicht schon ist. Einfach um mal reinzuschauen, wie läuft das, wie sehen Pressemitteilungen aus. Da gibt es auch ein sehr schönes Dokument, das der Radbert Grimmig erstellt hat, mit der Christi zusammen, das so ein How-to ist, wie funktioniert eine Pressemitteilung, weil man muss einfach ganz bestimmte Mechanismen bedienen, damit so eine Pressemitteilung auch von der Presse überhaupt beachtet wird. Und wenn man diese Mechanismen beachtet, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass man da überhaupt mal auch gedruckt wird. Wenn man diese Mechanismen nicht beachtet, kann es sein, dass man grundsätzlich immer in der Mülltonne landet. Und das kann man natürlich auch umgehen. Deswegen wäre mein, jetzt in der Form als politischer Geschäftsführer, mein dringender Wunsch, wer die Pressearbeit macht, sollte sich zum einen mit diesem Dokument auseinandersetzen und zum anderen auch in die AG Öffentlichkeitsarbeit mit einbinden, um da einfach zu sehen, was läuft da, weil Dinge, die übers Land laufen und so weiter, die kann man prima aufgreifen oder auch quasi learning by doing da an Pressemitteilungen, Pressesachen mitarbeiten. Ja, das wäre jetzt der Punkt gewesen, die Anzahl der Organisationsformen. Das würde ich jetzt dann gerne abstimmen. Also, wer ist dafür, nur einen Büropiraten zu wählen? Wer ist dagegen, nur einen Büropiraten zu wählen? Einstimmig. Okay. Wer ist dafür, zwei Büropiraten zu wählen? Das heißt nur Pressepiraten oder? Nur Büro. Es geht jetzt erstmal nur um Büro. Nicht nur Presse, nur Büro. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, und ich noch gerne. Okay, du möchtest 3 haben. Also, da hätten wir jetzt 12, du hättest dagegen gestimmt. Ich hätte für 3 dann gestimmt, ja. Gut, also 12 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme für die 2 Büropiraten. Dann machen wir jetzt auch noch den Vorschlag mit 3 Büropiraten. Da gibt es eine Stimme, wer ist 2, 3, 4. Wer ist dagegen, 3 Büropiraten zu werden? Enthaltung? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Enthaltungen für 3 Büropiraten. Dann mal langsam hier mit Abstimmung. Eine Abstimmung zu 2 von 3 Büro. Was hatten wir da? Abstimmung, wie war das? 3 Büropiraten waren. 9 haben sie enthalten. 4 haben sie enthalten. Genau, 4 dafür, 9 Enthaltungen. Keine dagegen. Das ist ja sozusagen indirektes Approval, ne? Ja. Genau. So, die meiste Zustimmung erhielt in dem Falle die 2 Büropiraten mit 12 Stimmen dafür und eine dagegen, ne? Eine dagegen. So, dann sind wir bei dem Thema Pressepiraten. Ein Pressepirat. Wer ist dafür, nur einen Pressepiraten zu wählen? Wer ist dagegen, nur einen Pressepiraten zu wählen? Einstimmig. 2 Pressepiraten dafür? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dagegen? 1, 2, 3. 2 Pressepiraten und 5 dafür. Wir in Pause. 3 Pressepiraten und 5 dafür und dann? 2 dagegen. Und bei dem davor? Ein Pressepirat war einstimmig dagegen. Okay. So. Bei den 2 Büropiraten werden dann die restlichen Enthaltungen. Ne? Ich rechne das mal aus. 6, ne? Ja. So, 3 Pressepiraten. Wer ist dafür, 3 Pressepiraten zu wählen? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dafür für 3 Pressepiraten. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? 5. Also 8 zu 5 für 3 Pressepiraten. Bei der jetzt ist die Zwischenfrage mal eben berechtigt. Ich habe mir das Pad nicht angeguckt. Es ist ja bekannt, dass Sigi bereit wäre, den Pressepiraten zu machen, dass ich bereit bin, den Pressepiraten zu machen. Dann würde mich der Dritte interessieren. Ja, das kommt ja gleich mit den Unterbreitungskandidaten. Ja, nur dann, wenn jetzt kein Dritter da wäre, ist ja die Abstimmung Banane. Deswegen frage ich jetzt gerade. Oder ist es egal? Also letztendlich geht es jetzt erstmal darum, ja. Will diese Gruppe 1, 2 oder 3 Pressepiraten. Okay, demnach wollen wir 3. So, wenn letztendlich sich nur 2 Kandidaten zur Verfügung stellen, dann gibt es halt nur, Rollback, okay. Eben, gibt's halt nur okay. 2. Aber deswegen frage ich jetzt gerade. Mhm. So, dann ist die Abstimmung 8, 10, 11. Müssten 2 sich enthalten haben. So, das heißt, wir hätten an der Stelle 5, das sind 6, 8 dagegen und das sind 8, 3, also es werden 3 Pressepiraten gewählt. Es werden also 2 Büropiraten und 3 Pressepiraten gewählt. Ja. So. Dann sind wir bei 9. Ach so, Top 8 ist da. Was sind denn Atemvorschläge? Hm? Kandidaten. Ach, das sind die Kandidaten. Da ist auch irgendwie die Reihenfolge durcheinander, ne? Das sind wir, ne? Unterbreitung von 7, 8, 9, 9, 8 steht da. Da wurde bestimmt einer Diddlemaus schreiben. Oder? Bestimmt. Ja. So, das heißt. Ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt für die beiden Verwaltungspiraten und dann danach auch für die, die 3 Pressepiraten die Vorstellung machen und dann auch durchaus die Wahlen durchführen. Ja. Also würde ich zuerst sagen, die beiden Verwaltungspiraten Wer würde sich, oder wer hat Vorschläge für die Ämter, für die Verwaltungsbereiche? Ja, ich habe Vorschläge. Ich schlage den Harald vor und den Christian. Wer dafür eine Frau macht, ich weiß jetzt nicht, wie du heißt. Die ist nicht wählbar. Weder passiv noch aktiv. Nee, leider nicht. Also wir gehen in der Tat auch zu Beispiel. Okay. Oh, Jupp. Protokoll schreibe ich dann aber in Nickname oder Klarname? Klarname. Ist das nicht sein, ne? Ich habe beide, wenn wir überlegen, aber findet man die ja nicht. Ich schreibe auch Jupp rein. Ja. Okay. Harald Fratz ist aber nicht netter, stimmt. Gibt es weitere Vorschläge für die Verwaltungsbeamten? Du darfst ja auch nicht fragen. Für mich würde das interessieren, was machen Büropiraten und was qualifiziert jemand dazu, ein Büropirat zu sein? Wenn einer zum Beispiel Schatzmeister ist, muss er bilanzieren können und so weiter. Von Hause aus würde mich interessieren, ob ihr das schon vorher wisst, was die Leute beruflich machen, damit sie das auch dann machen können. Die Funktion des Büropiraten hat jetzt keine Eingangsvoraussetzung. Wichtig ist, dass ihr für euch entscheidet, ob ihr demjenigen entsprechendes Vertrauen entgegenbringt, mit dem Zugang zu den persönlichen Daten umzugehen und ob ihr, weil der Büropirat hat natürlich Zugang zu euren Mitgliedsdaten und so weiter, kann sehen, ob jemand seine Mitgliedsbeiträge bezahlt hat oder nicht, kann auch unter Umständen sehen, ob derjenige einen reduzierten Beitrag zahlt. Da gibt es ja entsprechende Voraussetzungen für. Der Büropirat ist derjenige, der zum Beispiel solche Kreismitgliederversammlungen dann einladen kann über das Verwaltungsportal. Also demjenigen gegenüber müsst ihr einfach nur euer Vertrauen aussprechen, dass ihr meint, er geht sorgfältig mit euren Daten um. Das ist natürlich auch die Sache mit der Datenschutzerklärung, die ist zwingend erforderlich. Für die gewählten Büropiraten vorher kriegen die auch gar keinen Zugang. Also unabhängig davon. Aber es ist natürlich auch immer noch ich spreche mehr auf die emotionale Schiene an. Wenn ich jetzt weiß, ich habe da jetzt jemanden, der hat zwar seine Datenschutzerklärung unterschrieben, aber ich weiß nicht, wenn der meine Mitgliedsdaten sieht, wäre mir unangenehm oder so. So rein auf der emotionalen Schiene. Auf der sachlichen Schiene ist das ganz klar. Datenschutzerklärung und die Datenschutzverpflichtung und auch diese Schulung muss besucht werden. Von daher ist das, was der Teil ist, dann abgefrühstückt. Ja, ich frage, weil in anderen Parteien oder Vereinen ist das immer so, der Kassenwart ist meist ein Steuerberater oder jemand, der mit Zahlen zu tun hat, nicht unbedingt jemand, der jetzt im medizinischen Bereich tätig ist. Oder ist das bei euch ganz egal und das ist Learning by Doing und er wendet sich in euren Mammeln an alle anderen. Er ist sozusagen gewählt und streckt wie so ein Kind die Fühler dann zu den anderen aus. Also grundsätzlich sollte ein Verwaltungspirat natürlich auch mit der Verwaltung, in dem Falle mit dem Gensec, mit dem Carsten Trojan jetzt Kontakt aufnehmen. Wenn er Fragen hat, kann er den Carsten Trojan sprechen, weil es ist sein direkter Counterpart auf der Verwaltungsebene. Und aber das ist jetzt, die Funktion ist jetzt, anders als die Schatzmeisterfunktion, eine, die jetzt kein besondere Fähigkeiten verlangt. Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt, also als Verwaltungspirat wirst du nicht irgendwelche Sachen ausrechnen oder Zeugs, also das ist da nicht erforderlich. Mhm. Ne? Dann vielleicht noch einmal ein grundsätzlicher Satz, der auch in meiner Tagen zu dem Thema genannt worden ist. Vom Prinzip her bedeutet der Verwaltungs- oder Büropirat, dass der Landesverband gewisse Kompetenzen an den Kreis delegiert auf diese Büropiraten. Der Kreis wählt aber über die Kreismitgliederversammlung selber die Büropiraten und die Büropiraten werden dann vom Landesvorstand bestätigt, der damit eben sozusagen das offiziell macht, dass diese Personen eben bestimmte Aspekte der üblichen Büro- oder eben Verwaltungsarbeit der Partei übernehmen dürfen und sollen. wie eben schon genannt, die Mitgliederverwaltung und eben auch das Einladen zu Kreismitgliederversammlungen. Und was noch dazu kommt, was dort auch sehr gut dargestellt worden ist, es gibt sozusagen die normale Form des Büropiraten, das ist sozusagen der reaktive Büropirat, der eigentlich immer nur dann tätig wird, wenn irgendetwas an ihn herangetragen wird über den Request-Tracker als eben Anfrage an die Piratenpartei Kreis Borken. Und das würde bedeuten, dass ein Büropirat, der als reaktiver Büropirat agiert, kann das sein, dass er zum Teil im Monat gar nichts zu tun hat oder vielleicht 2 oder 3 Request-Tracker-Mails eben beantworten soll oder eben auch dann die Frage weitergibt im jeweiligen Kreis. Und dann ist im Endeffekt die Arbeit minimal im Endeffekt. Ne? Und es gibt aber auch die Möglichkeit, aktiver Büropirat zu sein, dass man sagt, aus meiner Situation, dass ich bereit bin, Büropirat zu machen, kümmere ich mich zum Beispiel darum, dass Stammtische möglichst in jedem Ort stattfinden, der eben zu meinem Kreis gehört. Beispiel war Kreis Mettmann. Da gibt es 2 aktive Büropiraten und die haben es geschafft, innerhalb von einem Jahr von ehemals einem Stammtisch, der alle 2 Monate stattfand, in 7 der 10 dortigen Städte feste Stammtische einzurichten, ja, die eben jeweils auch von 5 bis 10 Piraten besucht werden. Und es steht eben noch vor ihnen, für die restlichen 3 Orte das auch noch zu realisieren. Ist aber dann natürlich eine Menge Arbeit, weil man eben diese Stammtische eben einrichten muss, auch die ersten Male mit Sicherheit dabei sein muss, um eben überhaupt sicherzustellen, dass ein erfahrener Ansprechpartner dabei ist und dann eben auch gucken muss, dass man dort möglichst eben weitere Piraten begeistert, die dann sagen, wir machen den Stammtisch dann als Ortsstammtisch unter uns, so ähnlich wie der Sigi es eben auch für Rene jetzt vorhat. Ne? Also da habe ich rausgehört, das muss doch dann eine recht charismatische Persönlichkeit sein, die jetzt online dabei ist, sondern ja, das meine ich. Er sagte gerade, andere begeistern. Und andere begeistern kann ich ja nicht nur online, wenn ich vor Ort bin, kann ich Leute entweder mitziehen oder nicht. Also das ist im Internet, finde ich mir das recht schwierig. Ja, also weil jetzt muss man die Struktur der Piratenpartei sehen. Die Piratenpartei besteht im Grundsatz eben aus aktiven Mitgliedern, die eben nach dem Motto, ich habe eine Idee, ich mache das, arbeiten. Der Büropirat ist eben einfach jemand, der sich für einen ganz bestimmten Bereich bereit erklärt, eben etwas Formales auch zu machen, formal cool zu machen, wo eben es Regularien gibt, unter denen man sowas überhaupt tun darf. Das ist der einzige Unterschied zwischen dem Büropiraten und dem normalen Basispiraten, der eben auch jede Form von Aktivität, wie zum Beispiel so einen eigenen Stammtisch gründen oder sowas tun kann. Und es gibt also durchaus eine Menge Kreise, wo das auch sozusagen so passiert, dass eben Piraten diese Dinge selbst organisieren und der Büropirat wieder nur reaktiv arbeitet. Es gibt dann eben Anfragen an den Büropiraten, wenn man sagt, ja, wer ist denn jetzt in meiner Stadt noch als Pirat in diese Partei eingetreten, dass ich den mit einladen kann oder ihn mal ansprechen kann, ihn mal anrufen kann, weil eben an die Daten des Mitglieds, das man noch nicht kennt, das nicht hier am Tisch sitzt, das nicht am Stammtisch ist, das nicht in der Mailingliste selber aktiv wird, kommt man eben nur in dem Moment, wo man einen Büropiraten hat, der diese Datenschutzerklärung und Schulung eben hat. Das heißt, der ist mehr administrativ tätig und geht jetzt nicht in die Akquise, wenn ich das mal richtig verstanden habe. Grundsätzlich ist das sozusagen erstmal die Positionierung, aber jeder Büropirat ist natürlich genauso Basispirat und kann natürlich Dinge tun, die sinnvoll und nützlich sind. Ich war auch eines der größten Probleme letzten Wahlkampf, ich habe mich aber so ein bisschen da auch mit koordiniert und ich habe mich immer bemüht, irgendwie Leute vor Ort zu finden, Plakate auch und so weiter. Aber ohne irgendwie zu wissen, wo genau der und diejenige wohnen, war der immer super schwierig. Da muss man auf Facebook suchen, auf Twitter, über Leute, die jemanden kennen, die jemanden kennen, die jemanden kennen. Und wenn ich da direkt die Leute anrufen kann, dann macht es natürlich sehr viel leichter. Ja, auch Aktivierung von anderen Piraten. Dass da kein Missverständnis gibt. Da würde sich erstmal nichts dran ändern. Der Einzige, der Zugriff hat auf die Mitgliedsdaten, ist der Büropirat. Ja. Wenn hier jemand in einer Ortschaft jemanden sucht, dann muss der Büropirat muss für euch die einladen. Ihr könnt ihn nicht da abfragen. Nein. Ich habe jetzt gesagt, weil er kandidiert. Ja, ja eben. Zu sagen, ja, gut, ja. Aber kommt Büropirat. Also das Beispiel, was da genannt worden ist, würde dann an der Stelle nicht so ganz zutreffen. Ja. Die Arbeit hat dann der Büropirat. Ja. Aber wie gesagt, aus meiner Tätigkeit kann ich so sagen, es gibt diesen reaktionären Teil, gar keine Frage, aber Reagieren. Wir gehen da anders um. Das Selbstverständnis der Büropiraten sollte im Kreis natürlich auch sein, unterwegs zu sein, zu trommeln und zu trampeln. Die Büropiraten machen die Zugpferde. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, das sind in der Regel Leute, die sich freiwillig melden, die versuchen, etwas in Bewegung zu halten. Es geht nicht darum, den Stein ins Rollen zu bringen. Das Schwierige ist ganz einfach, über Jahre die Bewegung zu erhalten. Und dafür stehen die Büropiraten. Sie stimmen Termine ab, sie treten auch mal ab und zu den einen oder anderen in den Hintern, wenn das mal nicht läuft oder wieder verschlundert worden ist. Dafür sind die da. Das Selbstverständnis müssen die Leute auch mitbringen. Und die Erfahrung zeigt eben, dass das in der Regel auch so angenommen und auch so gewollt wird. Naja, es geht ja nicht um persönliche Angriffe, es geht ja um die Sache. Koordination bei euch im Kreis, gut, wenn einer ist, der noch drei in der Ortschaft hat und ihr könnt da im Ort super stemmen, da braucht er keinen Büropiraten für. Die kurzen Wege sparen eine Menge Zeit und Energie. Aber so im Großen und Ganzen kann man die Büropiraten dann antriggern, kann sagen, hier das und das läuft, damit er als Koordinator sozusagen, als Bindeglied für alle Mitglieder, die in dem ganzen Kreis verteilt sind, der Ansprechpartner dann auch sein kann. Denn wenn es an ihm dann dran vorbeiläuft, obwohl es ihn gibt, dann ist er im Prinzip genauso nutzlos, als wenn er gar keinen hätte. Das darf man aber nicht vergessen. Ja. Also wichtig ist natürlich auch an der Stelle eben die Anbindung des Büropiraten an den Landesvorstand, eben an den Genseck, der ja im Grunde genommen der Chef aller Büropiraten ist, von der Funktion her. Und dass über den Weg eben zum Beispiel auch Sachen laufen können, wie zum Beispiel AG-Werbemittel, die jetzt irgendwelche Flyer, die zu verteilen sind, oder eben Materialien, die für, sei es hier Pavillons für irgendwelche Aktionen oder wie auch immer, das sind dann auch Sachen, die über den Büropiraten jeweils laufen und die dann er dann auch den kurzen Weg eben zu den entsprechenden Stellen hat. Ja, und das was aus meiner Sicht jetzt ganz wichtig ist, deswegen ist das auch einer der Gründe, warum ich hier bin, ist eben die Verbindung zu den anderen Kreisen zu halten. Man muss oder man kann nie, einfach nicht mit jedem Piratenmitglied jetzt persönlich in Kontakt bleiben. Das ist auch schwierig über lange Zeiten, aber die Büropiraten sind eigentlich immer da, auch wenn die Person selbst vielleicht ausgetauscht wird, aber die Funktion ist immer da. Und darüber kann man eben dann sich abstimmen, auch mit anderen. Das ist in der Fläche, ist das eben sehr wichtig. Bleibst du hier? Okay. Ja. Also auch wenn du flüsterst, aufgezeichnet wird es trotzdem. Ja, ich weiß. Aber nicht so laut. ja, dann hätten wir, glaube ich, die Funktion recht gut umrissen. Wir haben drei Kandidaten. Ich würde jetzt vorschlagen, dass die sich der Reihe nach nochmal vorstellen, damit auch in der Runde klar ist, wer jetzt hier genau dafür kandidiert. Dann fangen wir an, hier vorne. Alphabetisch an, würde ich sagen. Dann fängt der Christian. Christian an. Christian Grilling, 27 Jahre alt, wohne in Borken, arbeite in der Finanzbuchhaltung bei Besühe. Und da bin ich hier als Bürokrat. Und dann stehen die Fragen. Ich bin jetzt, für die, die wir jetzt nicht noch kennen, bin jetzt seit Oktober 2011 dabei und war bis Januar regelmäßig auf den Stammtischen in Bocholt und fing ja die Wahlvorbereitung an, habe ich den Bauer und den Flöggi unterstützt auf den Ständen und war auch als Kandidat für Borken dabei. Irgendwie Fragen? Keine? Dann ich habe keine. Will ich zum nächsten? Ja. Wer ist der nächste? Dann sollen wir abstimmen. Für Bier geht ja alles. Für Sie? Ja, mein Name ist Harald Franz. Hallo. mein Twitter-Nick und auch Mumble-Nick ist der faire Pirat. Und ich bin genau wie der Christian im Oktober erstmalig auf dem Stammtisch in Bocholt gewesen. Bin danach auch auf weiteren Treffen der Piratenpartei auf Stammtischen oder auch in Kontakt gewesen, bin dann im März offiziell eingetreten und habe dann meine Mitgliedsnummer auf sozusagen Rückfrage bekommen, als es darum ging, dass wir die Direktkandidaten für die Landtagswahl wählen sollten. Und das war insofern auch ganz hilfreich, weil wir eben tatsächlich nur die drei hatten, die notwendig waren, um zu wählen, sodass ich dann sozusagen direkt auch in die Position kam, dass ich an der Stelle sozusagen auch entscheidend war für die mögliche Abstimmung mit. Und habe dann auch den Christian natürlich mit gewählt in diese Position. Und ich selber bin jetzt so von meiner Aktivität sowohl im Kreis bei den Aktivitäten eben im Wahlkampf mit dabei gewesen. Habe nicht alles mitgemacht, weil ich eben leider ein Problem mit meinen Knien und Gelenken habe, sodass ich nicht so gerne und gut laufen kann. Aber ich kann halt ganz gut denken und kann gut sitzen und gut telefonieren und gut mumbeln, sodass ich an der Stelle mich natürlich an vielen Stellen mittlerweile auch kundig gemacht habe. Und arbeite unter anderem in der AGLA auch mit, weil ich von meinem Beruf her als Messen- und Ausstellungskoordinator natürlich auch mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun habe. Und in den Aktivitäten jetzt als Arbeitskreise, auch im Arbeitskreis Bildung, im Arbeitskreis Gesundheit mitarbeite hier im Land NRW. Und mir liegt eben am Herzen jetzt als Büropirat, dass ich mich aktiv mit dafür einsetzen will, dass wir mehr aktive Piraten aus unseren bisherigen Mitgliedern schöpfen, weil wir haben 78, die im Verwaltungsportal stehen. Und ich bin schon sehr begeistert. Ich bin sehr begeistert über die 13, die wir jetzt heute hier tatsächlich am Tisch sitzen haben. Und wenn ich das mal so zusammenzähle, mit allen, die man eben in anderen Situationen schon mal getroffen hat oder auf der Mailingliste gelesen hat, sind das vielleicht 25. bisher, die man in irgendeiner Form kennenlernen konnte. Das heißt also, gerade mal ein Drittel dieser 78 ist uns bisher in irgendeiner Form auch als aktive Piraten bekannt geworden. Und da möchte ich mich auch mit darum kümmern, dass man einfach abfragt, wer von den anderen bestimmte Aktivitäten vielleicht mitmachen will. Und natürlich auch mich mit aktiv darum kümmern, dass der Kreis dann der Piraten auch möglichst noch größer wird, dass wir dann möglichst bald auch eben durch neue Zugänge auch aktive Piraten werben, über die Stammtische, die wir machen, auch über Infostände, die wir machen können und wollen. Und so gesehen ist also sozusagen mein Thema auch schon immer ist Kommunikation, und das möchte ich eben als Büropirat dann auch als mein Faible sehen, Kommunikation hier im Kreis Borken zu vertiefen, zu verbreitern und eben halt mit aktiv zu moderieren und auf den Weg zu bringen. Danke. Also das Thema, was eben schon angesprochen worden ist, ich war auch bei Stammtischen im Kreis Coesfeld dabei gewesen, auch in Münster, damit dieses Thema Westmünsterland-Piraten und auch generell die Münsterland-Piraten im Real Life schon wahrgenommen und mich da entsprechend ausgetauscht. Und in Mumble habe ich unter anderem auch mit den Südkreisen jetzt unseres Regierungsbezirkes Münster recht regen Kontakt in Bottrop und in Gelsenkirchen. Und das ist eigentlich so ein Thema, was mir auch sehr viel Spaß macht, diese überregionalen Verknüpfungen herzustellen und eben auch Kommunikationsaustausch da zu betreiben. Na, eine Frage hatte ich da noch. Und zwar, ich meine, ich hatte dich auch schon durchaus für einen der richtigen, aber hast du vielleicht immer für dich abgefällt, mich vielleicht auch oder lieber den Pressepiraten zu machen? Ich könnte mich dich in der Position eigentlich nur besser vorstellen sogar. Also Pressepirat würde ich mir jetzt im Moment eigentlich nicht wünschen, weil das kann ich natürlich so aus meiner beruflichen Seite heraus. Der wichtigere Punkt, dieses Thema Kommunikation unter den Mitgliedern und auch unter denen, die eben bisher noch nicht aktiv geworden sind. Und ich habe mich beispielsweise auch bei der Bundespresse, als wir damals die Ausschreibung gemacht haben, beworben, um diese Position eben der internen Kommunikation zwischen den Landesverbänden und ähnlichen Geschichten. Das ist eigentlich das, wo ich denke, dass ich die größten auch Kompetenzen habe, die ich eben einbringen kann, weil ich denke, ich habe ein gutes Fingerspitzengefühl, sodass ich also auch sicherstellen kann, dass ich da niemanden überfordere oder irgendwelche Ansprüche stelle, wo die sagen, hier, lass mich in Ruhe, was willst du von mir, sondern eben da wirklich ganz vorsichtig rangehe und eben wirklich frage, so hier, du bist dann und dann eingetreten und bisher hast du dich noch nicht aktiviert, gibt es etwas, wo du dich dir vorstellen könntest, dich zu aktivieren und ähnliche Gespräche zu führen, sodass man das dann als Möglichkeit auch hat, um gerade in so einem großen Landkreis, wo wir gerade im Hinblick auch in Richtung der Kommunalwahlen, die ja in 2 Jahren, anderthalb oder 1/4 Jahren anstehen, dass wir da eben wirklich in eine Richtung kommen, dass wir möglichst in jeder Stadt so viele Piraten haben, dass wir die entsprechenden Listenplätze auch besetzen können, die da nötig sind, und Direktkandidatenplätze. Sonst noch Fragen? Dann bedanke ich mich. Ja, also ich bin der Bauer. Ich hätte jetzt hier eine große Rede vorbereiten können, habe ich aber nicht, weil ich bin jetzt hier so ganz wenig aufgefallen in der Vergangenheit, sowohl positiv als auch negativ. Deswegen, ich stehe hier. Nein. ich war auch der Kandidat, ich habe auch viel durch Hintergrundarbeit, da fühle ich mich jedenfalls in der Folge zurück auf Hintergrundarbeit, Akkorden und so weiter, geschafft, dass ich drittbester Kandidat wurde. Und frag mich, ich bin hier, das war's dann schon. Du hast ja bisher auch den Request-Tracker schon gehabt, weil du die Datenschutzerklärung ja auch schon abgegeben hattest. Wie hoch war da bisher so der Durchsatz im Monat oder im Jahr? Ich habe noch keinen Zugriff bekommen. Ich habe eine E-Mail bekommen, dass ich prüfen soll. Die Antwort war, ich habe noch keinen Zugriff bekommen. Okay. Da kann ich dazu sagen, ich habe dann nämlich eine Anfrage gestellt für die 4 Leute, die damals beschlossen worden sind. Und da kam am Donnerstag, glaube ich, eine Antwort, dass die Zugänge jetzt verschickt worden sind. So, bei Bauer war immer ein bisschen länger, weiß nicht, dass das später kommen würde, stand drin. Meinen Zugang für den Request-Track habe ich bekommen, ich kann mich einloggen. Offene Anfragen gibt es nicht und auf die Historie stand auch nichts. Okay, also sind wir im Kreis bisher noch so wenig problematisch aufgefallen, dass es bisher noch keine Anfragen gegeben hat. Also das ist natürlich auch ein Zeichen, dass das Thema Redress-Tracker in der einen oder anderen Form eine Rolle spielen kann in der Zukunft, aber auch jetzt kein Part ist, der jetzt übermäßig viel Arbeit macht. Wenn das bisher bei Null lag, macht das natürlich auch keine Arbeit. Also da haben wir nochmal mit derselben E-Mail stand zum Beispiel auch drin, dass gewisse Personen bereits Zugang hatte. Was bitte? Wer hatte bereits Zugang? Du hast Zugang gehabt, in der stand in der E-Mail drin. In welcher E-Mail stand drin, dass ich Zugang hatte? Egal. Ja, lass es doch einfach. Also er hatte Zugang, hat das aber gar nicht gewusst und hat ihn deswegen auch nicht nutzen können. Ich habe mich niemals eingeloggt. Also, ich glaube, ich fasse es nicht echt. Vielleicht die Sache mit dem Request-Tracker. Grundsätzlich jeder, der eine Mail schickt an Kontakt@, Vorstand@, Verwaltung@, da gibt es noch ein paar andere grundsätzliche Eingangskanäle. Diese Mail landet im Request-Tracker, wird dann an den entsprechenden Kanal weitergeleitet. Und das System arbeitet so, dass grundsätzlich jeder, der eine Mail erstellt, auch erstmal quasi als Client da angelegt wird. Er hat zwar noch keine Zugangsdaten, er hat aber quasi ist als Client da, weil er im Grunde genommen als ein Kunde das Ding arbeitet als System für Behebung von Softwarefehlern und so weiter. Also von daher werden da Tickets hin und her geschoben. Und wenn also jemand sich da einmal dadurch, dass er eine Mail geschickt hat, wird dann automatisch ein Account angelegt. kann sich damit aber nicht einloggen. Jetzt kann es durchaus sein, dass mal jemand hingeht und sagt, hier, da hat jemand eine Datenschutzerklärung abgegeben, dann kriegt er die Zugangsdaten und fertig. Also von daher kann das durchaus sein, dass da jemand Zugangsdaten zum Request-Tracker hat und das nicht weiß, weil er vielleicht auf die Mail nicht geantwortet hat. Also das ist jetzt nicht eine Sache, die guck mal, so ganz von der Hand zu weisen ist. Also das kann durchaus mal passieren. Grundsätzlich sind die Sachen über den RT eben gut zu handeln. Man kann sie eben auch bestimmten Bereichen zuordnen. Das machen auch wir vom Vorstand so. Heißt, wenn jetzt hier ein Verwaltungspirat in Borken existiert, gibt eine Ticket-Queue Borken. Wenn also ein Bürger aus Borken sich jetzt meldet am Vorstand @piratenpartei-nrw.de und sagt, boah, ich brauche hier mal Hilfe von euch und so weiter, dann heißt das für denjenigen bei uns, der sich dieses Ticket anguckt, der weist dieses Ticket weiter an den Bereich Borken und dann kriegt der Verwaltungspirat von euch eine E-Mail, da steht drin, du hast ein neues Ticket mit der und der Ticketnummer, klick mal hier drauf und dann guck mal, ob du da was tun kannst. So dass man im Grunde genommen auch das Ganze so vernünftig organisieren kann, dass man sagen kann, es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn wir vom Landesvorstand uns um eine Sache kümmern, die in Borken ist. Da gibt es aktive Piraten in Borken. Bitte, hier, kümmert euch um den Kunden, wie auch immer. So, also von daher kann man das Ganze recht schön machen. Gut. Vorstellungen haben wir durch. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Dann steht jetzt noch die Frage nach dem Wahlmodus. Der steht da nicht auf der Tagesordnung, aber den müssen wir stellen. Wir haben 3 Kandidaten und wir haben 2 Positionen zu vergeben. Wir können an der Stelle nach einem einfachen Verhältniswahlrecht gehen. Das heißt, jeder kann auf seinem Stimmzettel 1 bis maximal 3 Kreuze machen, weil alle 3 Namen draufstehen und die beiden mit den meisten Stimmen würden für die beiden Büropiraten gewählt. Sollte es zu einer Stimmengleichheit kommen, an zweiter Stelle müssen wir neu wählen. Wenn die ersten beiden gleiche Stimmenzahlen haben, erübrigt sich das, weil es keine erste oder zweite Position gibt. Das wäre der einfache Fall. Der etwas schwierigere Fall oder der mehr Aufwand bedeutet, wäre, wenn wir eine Einzelwahl machen, das heißt 3 Namen auf dem Zettel, jeder macht nur ein Kreuz. Es wird der erste Büropirat gewählt, danach, also der mit den meisten Stimmen wird gewählt. Danach wählen wir nochmal die beiden anderen auf dem Wahlzettel, dann würden wir aber auch die quasi Bewerbung wieder neu eröffnen und so weiter. Es könnte also noch irgendwas Neues dazukommen und wieder wird der zweite gewählt. Also der einfachste und effektivste Weg wäre das Verhältniswahlrecht, wie ich gerade erklärt habe, wo wir quasi beide Positionen in einem Rutsch wählen. Dadurch, dass es keine Staffelung gibt, das könnte man nicht machen, wenn man jetzt einen Vorstand wählt, den ersten Vorsitzenden und die anderen, das können wir das nicht machen. Aber in dem Fall sind 2 gleichberechtigte Posten, können wir das durchaus machen. Deswegen wäre mein Vorschlag das einfache Verhältniswahlrecht. Mit Quorum? Wie bitte? Mit Quorum oder was? Es bleibt jetzt bei euch, ob ihr jetzt ein Quorum einrichten wollt, heißt, dass jemand, der gewählt wird, ein Mindestquorum erreichen muss, also mindestens sonst 5% der abgegebenen Stimmen überhaupt erreichen will. Also ich wäre für ein Quorum. Okay, dann müssten wir noch festlegen, wie hoch das Quorum ist. Also, nehmen wir ein Beispiel, um das Ganze zu erklären. Ohne Quorum. Wir haben 3 Kandidaten und wir haben, Britta ist jetzt auch akkreditiert, 14 Stimmen, die abgegeben werden können. Also theoretisch könnte jemand 14 Stimmen auf sich vereinigen, das wären dann 100%. Jetzt gefallen also allen nicht die Kandidaten, die da sind, und jeder der Kandidaten wählt sich selber. Also eine Stimme hat jeder und es gibt noch einen anderen, der den Kandidaten 1 und 2 auch nur eine Stimme gibt. Dann hätten die beiden Ersten, also Kandidat 1 und Kandidat 2, hätten dann mit 2 Stimmen, 2 Stimmen, 1 Stimme, wären sie gewählt. Sie hätten dann aber mit 2 Stimmen keine 10% der Stimmen erhalten. Bei einem Quorum heißt das, in dem Falle wäre die Wahl ungültig und wir müssten erneut wählen. setzt man 50% Quorum ein, heißt mindestens 7 Stimmen muss jemand auf sich vereinigen, damit er überhaupt drauf kommt. Ja? Gut. Also deswegen würde ich an der Stelle vorschlagen, dass wir ein, ja, so ein 50% Quorum haben. Wir machen Meinungsbild. Deswegen, Meinungsbild, also wer wäre dafür, ein Quorum von 50% einzurichten, heißt, dass jemand mehr als 50% der Stimmen auf sich vereinigen muss. Das heißt, 7 Stimmen würden nicht reichen, das wären genau die 50%. Also 8 Stimmen muss jemand mindestens haben. Da sind jetzt noch 8 Stimmen hier draußen. Christian, hast du Internet und kannst einmal protokollieren? 4 kein Netz mehr. 7, wahrscheinlich wieder neu untergefahren ist. Das ist der Account ungültig. Ich kann gerade nicht protokollieren. 10. Wer ist dagegen, das Quorum einzuführen? 1, 2. Also höher das Quorum, wenn ich besser. Also 2/3 mehr. Also selbst bei den Vorstandswahlen haben wir ja 50% gehabt. Also, wir sind hier so eine kleine Runde, aber das ist ja schon wichtig, weil das sind ja Vertrauenspersonen. Ja. Wenn wir dann nur 50% Hürde haben, finde ich etwas wenig. Okay, aber wir haben jetzt 10 zu 2 und dann wären noch 2 Stimmen draußen. Enthaltung. Das irgendwie? Ich, jetzt, ja, ich habe das weiterdelegiert. Okay. 10 zu 2 zu 2 für ein Quorum größer 50%. Okay, und dass wir ein einfaches Mehrwahlrecht machen. Okay, dann müsste jetzt gleich jemand die Wahlzettel drucken, die 3 Namen drauf. Stefan ist gewählt zum Wahlzetteldrucker. Okay. Stimmt, zum Wahlzetteldrucker. 14 Zettel brauchen wir. Mit dem jeweils den 3 Namen drauf. Also die Zählen. Also ich bin vorhin bin ich draufgekommen, da habe ich mal zwischendurch. Die 2 Personen, die draußen sind, dürfen das wählen. Das waren also keine Teile. Also gut, dann war es 10 zu 2, aber da fehlen dann 2. Da fehlen dann 2. Ja. 14, Das war nur ein Meinungsbild, das ist ja kein. Ja, Nachfragen muss man schon, das schon wieder machen. Nach dem Meinungsbild müssen wir den richtigen abstimmen. Aber wir hatten 10 dafür Stimmen, 2 dagegen Stimmen. Ja, okay, ich habe 2 mehr oder weniger. Dann müssen wir eben kurz. Nur 2 Enthaltungen. Hier ein Meinungsbild, welches Quorum wir für das Einzug und Mehrheitswahlrecht festlegen. Es wurde ein Meinungsbild abgefragt. Erstmal das einfache Mehrheitswahlrecht. Es ist halb. Man hat sich Mehrheitswahlrecht entschieden. Ich war vorhin ein bisschen abgelegen. Also das machen wir, das ist auch im Poolvote, was wir machen. Genau. Das Gemüse hier. Also eine Zustimmungswahl. Okay. Der Deutsche, ja. Ja, weiter. Dann gewählt wird ein Kandidat, wenn er mehr als 50% der Stimmen auf sich vereinigen kann. Mhm. Meinungsbild auf sich vereinigen kann, ja. Meinungsbild dazu 10 Pro-Stimmen, 2 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen. Ist gut. 13 Stimmen richtig sind. zwei Kinder schon. Das ist ein eindeutiges Protokoll an den. Nur das passt so auf, dass der Stefan das ordentlich macht. Der soll keinen Quatsch machen, ne? Ist der Kollege an, ja, ne? Nein, Spruch jetzt. Hat er gerade. Wie geht's? Ist der an, ja, ne? Das ist sowas laufen, aber auf dem 70-Tage ist so Standard. Ja. Gut. Wenn ich jetzt knapp 70 Tage jetzt knapp, wenn ich das so überschlagsmäßig gesehen habe, hier, also mein Motto für die 70 so viel. Tage ist, einem lässt ja im Rücken, gehe ich noch lange nicht nach Hause. Also, kannst du dir nicht vorstellen. Aber wie viel anders ist es denn, als du erwartet hattest? Man hat ja so eine Vorstellung, man kennt ja die Partei, wird dann politischer Geschäftsführer und dann denkt ja. Und du denkst? Pass auf. Jetzt lädt er den Treiber, den gleichen Treiber. Du unser offizielles Anspiel. Windows ist schon. Du denkst so, okay, weit vorne. Da sind die ganzen anderen Parteien, ja, so, und ziehst dann deine Kevlar-Weste an, so vorne dick ein und so, oh, da kommt jetzt gleich irgendwer, kommt in die Ecke geschossen. Und dann wunderst du dich auf einmal, warum dein Rücken so nass wird. Und du guckst dich um und denkst so, boah, schon ein vierte Messer im Rücken, die kommen alle von hinten. Ja, es ist ja so, innerhalb der Piratenpartei braucht man ein paar erklärte Gegner. Und die werden am Landesparteitag in den Vorstand gewählt. Ja, das glaube ich auch. Also es ist, nee, also es ist wirklich, also die erste Rücktrittsforderung hat, glaube ich, 48 Stunden gedauert. Wie viel hast du bisher? Die erste 48 Stunden? 48 Stunden. Was war der Vorwurf? Du bist einfach scheiße, geh. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. 70 Tage dabei und da im Krennest will ich noch gar nicht berichten mit irgendeinem Gate oder so. Machst du falsch? Das waren ja die lieben Freunde aus Gelsenkirchen. Die noch nicht mal. Da kommen noch ganz andere Sachen. Also da kommen aber auch so 3-4 Messer her. Ne? Also extra gemacht, wo die Küche zu ist. Ja, da kommen also auch so diverse Sachen. Also von liebgemeinten, teilweise halb verborgenen Manipulationsversuchen bis hin zu ganz offensichtlichen Manipulationsversuchen in der Richtung, wie, ja, wir von da und da haben ja schließlich deine Kandidatur auch unterstützt, jetzt kannst du doch auch mal hier was für uns tun. So, hallo? Wo läuft das denn hin? Installiert gerade. Das vergisst man ganz schnell. Pass auf, dann mache ich das jetzt. Ich fahre jetzt mal eben, bis die Zettel gedruckt sind. Dann nutze ich jetzt mal eben die Pause, fahre nach Hause, wo mein Netz dran. Dann war ich wieder da. Geht ja aber für schon wenige Sachen ausgestattet. Ja, so ist das schon. Ordentlich, Mäuschen. Kein Open Office. Da kommt also wirklich manche Sachen echt so, so ein bisschen hintenrum, so, ja, und kannst du denn da nicht mal? Oder, aber auch so Sachen wie, ja, du bist doch jetzt im Vorstand, da musst du doch mal eben, hallo, guck mal, da ist die Satzung, da steht drin so und so und so. Ja, da müsst ihr als Vorstand, nee, guck mal, da guckst du in die Satzung, da steht drin, was wir machen können und was wir nicht machen können, ja, und wo unsere Aufgaben liegen, ne? Und so nach dem Motto, du hast dich jetzt mit ihm in der Köppe gehabt, mailst dann den Vorstand an und sagt, schmeiß den mal raus. Das geht nun mal nicht, ja, selbst wenn wir wollten, geht das nicht. Genau, also sitzen wir wo aus, oder? Da sind wir nicht mehr. Das ist ein Verfahren auf die ganz coole Nummer. Ne? Genau. Ja, aber wie gesagt, da kommt er. Und jetzt, wie gesagt, von den diversen Stresspunkten, wo wir nicht alphabetisch. Ihr sag mal deinen Namen buchstabiermäßig. Christian? Christian war jetzt von der Teilnehmer sozusagen Herkunft her. So. Waren sehr viele aus Berlin, aus Bayern, eine ganze Menge auch aus Niedersachsen, Hessen und so weiter, also wirklich bundesweit. Ne? Und aus NRW waren überwiegend viele Fälle und Paderborn. Sollen wir die zerschnibbeln oder A14? Ein gutes Drittel der Teilnehmer. Dann sind sie alle gleich. Nachher kommt einer an und sagt, die Riskante kenne ich doch. Ja. Und vom Vorstand war Dann fragen wir, ja, wollte gerade sagen, dann fragen wir hier im Haus, ob sie Papier verkaufen können. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Durchmesser. Okay. Ja, genau, soll der Kollege noch was mitnehmen? Ja, Und hat keiner die Handynummer von ihm? Sehr, sehr geniale Nummer. Und ich sag mal von der. Ich hoffe mal, dass diese ganzen Streams, die gemacht worden sind, dass die als Einzelpakete bei Piratorama angeboten werden. Ja, etwa 10 Stunden oder anderthalb Stunden auf dem Löckel sein. Und da kann man sich dann nach Themen sehr gut raussuchen, was für einen selber auch Interesse ist. Ne? Und dann, wenn man die Teile, an denen ich teilgenommen habe, waren von der Qualität alle äußerst gut. Ne? Also auch egal, ob es jetzt Vortragskonstellation war oder eben Workshop-Konstellation oder Diskussionskonstellation war. Sag mal deinen Namen, wie er sich schreibt. Harald Franz, war das wie der Vorname geschrieben. Ohne Schnitt. Oh, ach, englische Tastatur, deswegen. Da gab es doch kein Ü gerade. Bauer Jupp? Y. Ja. Bauer Jupp, du rufst gerade hier bei Tobias. Hat er gut geklappt. Ja, cool. Die Verbindung steht auch. Buchstabe, du auch mal deinen Namen? Kenn ich ja was? Deinen Namen für den Wahlzettel. Welchen jetzt? Dein Realnamen. Ja, den kennt ja keiner. Ja. Jetzt war den Zettel. Wir können ja Bauer Jupp dahinter schreiben, bitteschön. Ja, Stefan Rodring. Aber unser Bauer Jupp war nicht. So? Bauer Jupp mit falsch beschrieben mit einem. Ein P. TH oder wie ist das? Nee, einfach eine rote, so wie sprichst du, aber Stefan. So? Wie roter Ring. Wie roter. Schon schwer, ne? Ing. Es gibt nur einen Cursor. Man kann immer nur eine Stelle der Zeile gerade sein. Da kann man so laut schreiben, wie man will. Ja, da muss doch ein erster Schritt. Ja, also, finde ich gut, wenn wir da die. So, und dann machst du halt F noch weg. Und machst ein PA hin. Ja, wenn wir schon so klein nicht sind, ne? Jetzt haben wir es. Möchte noch jemand seinen Bums dahinter haben? Bei mir bist du der faire Pirat. Aber Pirat groß. Der große, der Pirat an Bord. Bei mir machst du CH wie ihr. Großes C, kleines H, großes G, kleines R. Ein Traum. Am besten die Nicknicks noch farbig und so. Ja. Ich möchte nur noch mal was haben. Reicht das? Ja. Ich würde jetzt dann leider schon was in den Raum machen. Ich brauche mal eine Menge Zeit. Druckkurs. Ja, die Videos fände ich auf jeden Fall klasse, weil das ist natürlich dann einfach auch ein Mehrwert. Ne? Ja. Das Ganze dann auch länger auf das Ziel. Ja, oder sagen wir auf A5 drucken. Ja. Also war schon mal doppelt so viel. Mit dem, die da waren und auch den Videos dafür entsprechend. Gib mal das Papier, was da drin ist. Wir machen jetzt, wir stellen jetzt A5 her. Wir sind locker 300, 400 Leute kommen. Das ist, glaube ich, nicht so viel. Das ist nicht so viel. Gestern um 11 Uhr. Also wir haben zwei vorher akkreditiert. Das war dann 11. Ja, das Pärchen. Ja, das ist das neue Deutschland. Und war das daneben geht. Ja, dann haben wir ein Problem. Aber dann haben wir genug Pärchen. Das ist wirklich phänomenal, was da gestern an Medien und Presse oder so nachgegeben ist. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die berichten, weil das Ganze war natürlich so von der ganzen Performance her eher so, ich verstehe die Piraten. 25. Also es wenn wir ja ein Doppel machen und alles dann noch ein. Ja, ich frage mal, die werden ja A4-Papier hier. Wie gesagt, ansonsten der Blog. Aber ich meine, die haben alle so viel Spaß gehabt. Unter anderem ist ein Interview gemacht worden von der Frau oder dem Vertreter, der von Spiegel Online da war, im Bällebad. Ne? Ja, oder von anstatt der Zeit, da, ne? Sollen wir schon mal drucken. Auch Zeichen, dass die sich auch auf Quatsch eingelassen haben. Haben wir genug Papier. Können wir auch das Papier machen. Hast du zufälligerweise Freitagabend die Hotshow gesehen? Nee, aber die gucke ich gerne nochmal als. Solltest du dir angucken, und zwar die letzten 5 Minuten. Okay. Weil da ist der Shitstorm über Birgit. Ria, die hat schon. Ja, wie oft? Hat ihren eigenen 5-Minuten-Take gehabt. Ne? Also die haben komplett ausschließlich mit allem drum und dran und durch den Kakao ziehen die Aktion mit Ria und ihrem Twitter-Feedster zum Besten gebracht. Und dann machen wir auch drum. So, jetzt weiß ich nicht, so meine. Ja. Kannst du mal gucken, ob der. Wir haben schon mal geguckt. Ja. Wo ist die Hand drin? Da, ich glaube, der Richtung. Hier. Naja. Oh, Vorsicht! Ach, da unten kommen wir raus. Schicke ich dann mal eben raus. Vorsicht, doch dein Anmarsch. Also vom Laptop wahrscheinlich. Guck ich, Vorsicht, in der Mitte. Achso, du kannst hier auch. Am besten den Drucker stecken. Nein, den wollte ich, genau den wollte ich nicht ziehen. Da haben wir schon mal die Uhr und so weiter, alles hier. Und der Wartkabine aufgebaut. Wartkabine ist der Raum, da vorne vor. Hast du noch einen Referenzschiff? Und dein Schuhkarton, wo ist der? Jetzt habe ich meinen jetzt hier. An der Füße? Ah, nee, der Karton nicht. Den gehen wir versteckt, glaube ich. Genau. Was war der denn da noch? Der eine, der unsere. Das habe ich mir im Grunde genommen. Das war ja mal so. Genau, dann rechnen wir mal die Zettel, weil ich sie jetzt einmal durchzählen, ankauen, damit ich auch. Ich habe einen richtigen Personalbeauftragten. Ankauen, damit die mit einem biometrischen Code versehen sind. Das kann ich kaum mit dem Code versehen. Genau. Das Niveau sinkt. Das wäre dann die Pavian-Kennzeichen. Da bin ich auch für die individuelle Kennzeichen. So, der ist mehr. Ja, immer bei den Bundeswahlverkehrsgruppen. Einmal durch das Leben. Den Deckel dürfte ich auch mal zurück kaputt machen, ne? Den Schlitz. So, dann würde ich sagen, alle der Reihe nach die Gesichter müssen wir geheime Wahl machen. Von daher ja, gehen wir hier unten, ist ja unten oder rechts runter, ne? Da ist ja mehr. Gib mal Raum, jetzt. Ne? Komisch, also eins wäre wirklich ganz wirklich. Das war unser kleiner Rahmen und da bin ich keine Ahnung, das muss man unbedingt noch vor, weil wir so Stimmzettel arbeiten, die gut ankommen, weißt du? Die Wahlgang durch hier. Ja, genau, die so viele Kreuze wie möglich. Sicher, und wenn du ja, gesagt, ja, dann ja. Ja. Also mit deinem Kind von 30 Stunden haben wir ein Problem. Dann müssen wir neu wählen. Darfst du auch noch wählen? Langsam, da müssen wir. Ja, doch. Ja, der ist gerade ausgedrückt. Einer fehlt mir. Tobi habe ich hier noch? Ich habe noch einen. Mindestens kommt gerade bei. Auf der Flauschbank war ein Schiff mit 7 oder 8 Leuten. Klaus, mindestens ein, höchstens zwei. Mindestens ein Kreuzchen. Du kannst auch gar keine Kreuzchen haben. Ja? Aber maximal drei Kreuzchen. Also ihr könnt pro Person ein Kreuz, nicht mehr als ein Kreuz, keine sonstigen Bemerkungen drauf oder so. Macht dem Und auch nicht ein Kreuz überall. Auch über den Kreis wieder solche Veranstaltungen. Auch nicht ein Kreuz überall. Nein. Das ist tatsächlich eine bestimmte Frage. Nee, weil nicht zu viel. Da sind dann fünf Leute sind aktiv und die sind auch in anderen Sachen eingebunden. Ja. Lokaler. Ja. Fahren wir da rein. Und da kommt die ganze Runde. Dann geht die ganze Runde. Dann geht die ganze Runde. Ja, der ist die sanitären Anlagen kontrollieren. So, ich habe unter der nach Hause, deswegen. Das ist aber jetzt doof gewesen. Ja, das war hier sogar der Kick. Also, wir brauchen gerade die Tausch, das hat mir ja gemacht. Muss die Haltung geöffnet werden oder so? Ja, ich habe den Wagen hier mit eröffnet. Los. Ja. Ja, wir haben die Hilfe. Die Tischdecke ist sehr ungeeignet, um Kreuzchen zu machen. Oder wir sind schon welche. Zwei ist halt heute. Ich muss ja jetzt mal Kreuzchen machen. Da fand ich mal ein Tischdecke. Ich war gar nicht so ganz geheim. Nee, der ist hier, der ist unten. Die ganze Zeit erst ein? Ja, das ist bei uns alles ein bisschen kompliziert. Wolltest du das beschweren oder was? Nee. Ich hab mich selber gut erreicht. Nein. Wolltest du sagen, wir sind nicht fleißig? Nein. Sag doch nicht, die Lama schick sind. Nein. Guck mal bitte nach vorne. Jackie, Klaus, Jackie. Kennt ihr schon? Ja, es sind 14 Zettel abgegeben worden. Ich schließe den Wahlgang hier mit. Also noch mehr Zettel werden eben. Ich möchte jemand etwas von dir, bevor der Wahlgang Ja, deswegen. Ich bin auch hergerufen worden. Genau. Weil. Ja, warum? Ich habe sie jetzt mal eben ganz schnell als Wahlhelfer. Yes. Ne? Gibt es da Gegenstimmen zu? Macht es! Okay, so. Nimm du die Zettel? Ich weiß, dass du Scheiß. Und dann. Ups. Und du kannst die jetzt der Reihe nach aufmachen. Und du siehst kein Konzept für Kinder. Nicht der Stimme, das ist ja ein Mutterhaut. Kannst du dich auf den Rücken lassen dann? Genau. Nochmal den Weg. Ergebnis. Auf Stefan Rotering, Bauer Jupp, entfielen 5 Stimmen. Auf Harald Franz entfielen 13 Stimmen. Und auf Christian Grewig entfielen 11 Stimmen. Damit haben Christian und Harald sowohl die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt, als auch das Quorum deutlich überschritten. dann von dir gewünschte Quorum da. Genau, also von daher. Ja, muss ich jetzt fragen, Harald, nimmst du die Wahl an? Ich würde das gerne machen, ja. Dann herzlichen Glückwunsch. Danke. Christian, auch an dich die Frage, nimmst du die Wahl an? Nehmen wir die Wahl an. Dann herzlichen Glückwunsch. Eure beiden Büro-Piraten. Yay! Yay! Yay! Muss Popcorn. Genau. Popcorn. Yay! Ja, das könnte eure 300 Euro verkaufen. Also jetzt kommt die Speisekarte. So, dann sind wir jetzt als nächstes dran. Dann geht es um die Pressepiraten. Da hatten wir vorhin... Das war wieder protokolliert. Genau. Da kannst du auch die Abstimmungsergebnisse noch mal nochmal ein bisschen lang. Okay. Die Pressepiraten. Wir haben vorhin beschlossen, 3 Pressepiraten zu wählen. Dafür brauchen wir Kandidaten. Wer hätte da Vorschläge? Also ich schlage den Tobi vor, der das ja schon als sozusagen Interimspressesprecher von der Zeit macht, als kommissarischer. Und aus der Kandidatenliste schlage ich den Sigi vor. Und ich würde gerne noch jemand aus dem Nordkreis vorschlagen und intern fragen, ob er bereit wäre, mit dem Kandidat zu machen. Für Gronau und die Nördlichen. Ich ja. Habe so viel Mühe gegeben zu betonen, dass er wenig Zeit hat. Ab November. Du darfst ordinieren. Ansonsten, ich kann nicht jederzeit unterstützen. Also ich glaube, wählt werden sollte. Also das ist ja viel zu weit weg. Gibt doch Twitter und so weiter. Zum Verständnis der Arbeit eines Pressepiraten, wie das jetzt auch in letzter Zeit gelaufen ist, hat mir das sehr gut gefallen, aus folgendem Grunde. Wir haben uns in Mangel getroffen und im Prinzip haben wir gemeinsam eine Pressemitteilung ausgearbeitet. Und das hätte ich jetzt eigentlich bei meiner Vorstellung gesagt, aber ich will es ja jetzt schon mal sagen. Ich stelle mir als Pressepirat die Arbeit dann vor. Ich muss mich kümmern, ich bin schon verantwortlich, klar, alles richtig. Aber die Arbeit... Die sollten wir dann schon alle gemeinsam machen. Denn wenn der Effekt erreicht wird, wir haben jetzt ja einen Büropiraten oder einen Pressepiraten, dann brauche ich mich ja gar nicht mehr kümmern. Das wäre genau das Problem. Aber wenn wir dann 3 Pressepiraten, die sich kümmern haben, dann haben wir natürlich einen riesen Vorteil. Das heißt, alle sollen dabei sein, wir sitzen abends beim Mangel. Und eigentlich am schönsten, wenn wir eine Pressemitteilung mit 5, 6 Leuten, die dann abends an der Sitzung teilnehmen, zack, sofort fertig schreiben, alle schreiben mit, jeder macht einen Hinweis, zack, Thema ist erledigt. Damit für die Büropiraten nicht danach der Sitzung nochmal 7 Aufgaben warten, die sie noch in ihrer Freizeit zusätzlich erledigen müssen. Kann mal passieren, aber wäre schön, wenn ich insofern zur Unterstützung gefragt. Ja. Aber wenn ich keine Zeit habe für den Mammel, kann ich Lektorat zum Beispiel, ja. Also bis dato ist es ja auch relativ gut gelaufen bei uns. Wir haben uns dann halt alle im Mammel getroffen, haben alle von Text geschaut und dann haben wir parallel auch entschieden, was geändert werden soll und was auch geändert wurde, wurde dann auch zeitnah erledigt. Also bis jetzt wird sich dann nicht großartig viel ändern. Eben, das hält halt auch den Vorteil, wir zeichnen ja immer auf. Das heißt, jeder kann auch zuhören hinterher, wie ist es zu der Pressemitteilung gekommen. Und als Pressepirat ist man nicht in der Bredouille, dass man plötzlich irgendwas schreibt und auch Sorge haben muss, dass ganz viele Leute damit nie einverstanden sind. Deswegen ist das eh eine ganz sinnvolle Variante. Ja. Wir hätten bei sozusagen dieser Verteilung der Pressepiraten auch mit den Vorteil, dass sozusagen auf den Kreis recht gut verteilt und die Wahrnehmung da ist, welche Themen lokal und in der jeweiligen Subregion des Kreises anfallen, was ja auch ganz hilfreich ist, um zu Pressemitteilungen und Themen zu kommen dann auch. Weil es wäre im Prinzip dann Rede Bocholt für den Sigi die Region und ich dann ja zentrale Bereiche in Mödingen, Siedler und Stationen. Und da kriegst du ja die Tageszeitung, wo die Dinge stehen, auch wo man zum Teil auch sagen kann, hier ist ein Thema, was generell politisch in der Tageszeitung diskutiert wird. Und dann sollten wir als Piraten auch mal gucken, welche Meinung wir dazu haben. Oder dann halt jetzt sehr ausschweifend, aber habe ich auch noch ein paar Ideen, wie wir das auch generell machen können. Ja, die Wahl an sich ziemlich schnell erübrigt haben. bei drei Vorspielen. Naja, das Buch muss geschafft werden. Okay. Ja. Gibt es weitere Wahlvorschläge? Das sieht nicht so aus. Dann würde ich an der Stelle jetzt die Kandidatenliste schließen. Und gibt es Gegenstimmen dagegen, dass wir das Wahlverfahren von gerade wiederholen und auch das gleiche Quorum verwenden? Gut, dann verwenden wir das gleiche Wahlverfahren und wieder das 50%-Quorum für die Kandidaten. Ich stimme einmal auf der Liste nicht unten mit meinem Nachnamen. Davon suche ich mir nur Nickname aus X-Satobi. Soll dein Nickname auf den Wahlzettel? Ich bin nämlich jetzt nicht mit dem Unterstrich X-Satobi. Unterstrich ist nochmal drauf. Dann sag mal, wie heißt er? Sika. Das ist einfach. Ganz originell. Ach, ich sehe mich an den Tag vor, dem das NRW war so. Damals wurde mein Name mit dem Nickname in der Nähe. Hat ja alles für den Weg, jetzt weiß ich nicht. Das ist egal, ich hätte mich dann auch. Entschuldigung, wenn ich nicht da drauf bin. Das ist egal, das ist egal. Natürlich kenne ich den, na klar. Ja. Es gab schon die ein oder andere Veranstaltung, wo ich mit meinem Nickname häufiger eine Zivilleitung angesprochen würde. Warum nicht? Ja. Also, weil es die Ehre ist, schon ziemlich. Ich habe einen Arbeitskollegen, der heißt Jack. Den kenne ich so lange, ich will mit ihm zusammenarbeiten. Und Jack ist schon 20 Jahre oder so. Aber vor kurzem haben sie mich gefragt, wie heißt der nochmal? Kandidaten sind geschlossen. Ja. Ja, 14 Stück wieder. Das sind jetzt noch abgeordnet. Das hat hier noch nie gearbeitet. Bei euch, dass im Moment eine Riesendiskussion ist, dass entweder für bestimmte Bereiche noch ein Abgeordneter bereit wird, oder eben andere Bereiche gibt, wo das zwar schon steht, aber er noch nicht die Jahrzehnte sozusagen die Bauern, sozusagen dann nicht durchbringt, weil die nicht und das war mit 14, jawohl. So, dann einmal. Vielleicht mal so eine kleine Frage in die Runde. Was schätzt ihr, weil wir vorhin über einen Request-Tracker gesprochen haben? Ich habe mir mal den Spaß erlaubt, während des Landtagswahlkampfes, mal die Ticketnummern aufzuschreiben und mal zu gucken, wie sich die Ticketnummern erhöhen. Was schätzt ihr in den letzten 6 bis 8 Wochen des Wahlkampfes, wie viele Anfragen über den Request-Tracker reingekommen sind? 12 Mal. Wenigstens warm oder kalt? Ich würde mal sagen 4.000 wird meiner Sicht so. Hm? 4 bis 5.000. Irgendwelche Anfragen? In welchem Zeitraum? 6 bis 8 Wochen. Der Wahlphase, der heiße Wahlphase. Ah, da müsste eigentlich noch 20.000, 30.000 schaffen, oder? Also es waren ungefähr 35.000 Anfragen. Also man kann nicht sagen, dass das Interesse nicht da war. Interessant war das... Inklusive Presseanfragen? Oder ja, ja, also Presseanfragen, Bürgeranfragen und so weiter. Da waren unglaublich viele Anfragen auch dabei von Bürgern, die Plakate haben wollten und Werbematerial und Programme zugeschickt haben wollten und so weiter. Also die haben in der G2A einen abgestellt gehabt, der nichts anderes gemacht hat, als den ganzen Tag Werbematerial einzutüdern und den Leuten nach Hause zu schicken, die angefragt haben. Also das ist schon, also in solchen Phasen kommen da schon ganz schön Sachen zusammen. Auch jetzt... Geheimer war. Ja, dann. Die Sache mit der Pressemitteilung bezüglich der Strafanzeige gegen den Unwahrscheinlichen da. Das war auch, was da an Rückmeldungen reingetrudelt ist. Ja, das ist ja schon ja. Ja, aber das ist, was da wirklich an Vorstand kommt, ich meine... Also die Aktive, die habe ich vor über einem Jahr habe ich die abbestellt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich die noch ein Jahr weiter, dann brauche ich eine größere Platte. Ich wollte ja mal so das Feedback überhaupt am Anfang mitkriegen, was ja. Gibt es da für Strömung und so weiter. Deswegen habe ich mir eine ganze Zeit da angefangen. Aber ja, das ist... Ich bin Pirat, trotz Aktiver. Das ist ja mein Credo. Machen wir die Leute nicht tun, dann müssen wir den Anruf abrufen. So, 14 Wahlzettel. Ich beende, ich schließe hier mit dem Wahlgang. Bitte einmal zum Auszählen nach vorne. Yes. Jawohl, also. Die kannst du doch da eigentlich so reinlegen, dann. Egal, den Mima brauchen wir. Du musst ja mit. Genau. Genau. So, ich mache einmal ganz kurz den. So. Da ist mehr Stein drin. Okay. Wo die Piraten sind, ist es heiß. Ja. Das ist auch nicht eingedrückt. Dann ist das. Haben wir eine Sache mal noch gar nicht besprochen. Der die meisten Stimmen hat, der sollte ja dann zumindest für die Außenwirkung als Pressesprecher noch auftreten. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Also, fünf? Der so. Bitte? Ich habe nicht verstanden zugehört. Also, irgendeiner wird ja höchstwahrscheinlich die meisten Stimmen haben. Und das heißt, wir brauchen dann wieder ein Thema Außenwirkung, jemand, der nach außen hin für die Presse dann eben als Pressesprecher auftritt. Ich dachte, jetzt kann man sehen, wer die meisten Stimmen hat. Wir hatten das ja über den Kreis der Partei, dass wir die Positionen über den Kreis der Partei gesetzt haben. Passt ja auch nicht. Ich denke jetzt, wir müssen darüber nachdenken. Ja. Wie wirkt das nach außen? Ich glaube, das kann man gut machen. Wir haben vorher auf Seite setzen. Also, ich würde die Betreibung auf die Seite setzen und dann regional bedingt sagen, ungefähr auch um Vitamin. Also, um das mal rein formal, fu-mäßig zu beantworten, das können wir jetzt im Nachgang nicht machen. Wir können gerne darüber abstimmen, ob das gewünscht ist, dass einer von den dreien quasi den Hauptpressesprecher macht, aber jetzt im Nachhinein quasi zu sagen, der mit den Bleistiften stimmt. Ich will ja nur, dass wir darüber nachdenken. Ja, ja, ist ja. Muss auch nicht unbedingt so sein, wenn da alle meinen, da brauchen wir nicht so viel. Okay. Stefan hat 9 Stimmen auf sich vereinigen können. Tobias 12 Stimmen und Siegfried auch 12 Stimmen. Damit haben alle drei das nötige Quorum erreicht und sind dementsprechend zum Pressepiraten gewählt worden, sofern sie denn die Wahl annehmen. Stefan? Wo ist er? Ja, ist jetzt schlecht, ne? Stefan Eisenzeug. Nee. Nimmst du die Wahl an? Also ich jetzt? Ja. Achso, ja, klar. Ja, dann. Glückwunsch. Tobias, nimmst du die Wahl an? Ja, das tue ich. Ja, dann. Glückwunsch. Du auch. Glückwunsch. Und Sigi, nimmst du die Wahl an? Ja. Glückwunsch. Damit haben wir 3 Pressepiraten. So. Die Diskussion, gerade angesprochen, soll... soll einer der, der 3 Pressesprecher quasi zum Head of Office, ersten Pressesprecher, wie auch immer, ernannt werden. Wenn ich da nochmal unterbrechen darf. Also das ist jetzt so mein Eindruck, dass das wichtig wäre. Was ist denn eure Meinung dazu? Vielleicht sehe ich das ja auch falsch. Also ich glaube, man kann sehr gut 3 Leute als Pressesprecher auch nach außen hin vertreten. Ja, das ist auch regional bedingt. Ich würde das auch so aufführen, dass wir das regional bedingt halten möchten. Im Zweifelsfall übernimmt dann halt der andere, der halt mal irgendwie nicht da ist, für den anderen, sage ich mal, das Amt. Der Wahlkreis ist so riesig groß, ich glaube, dass man das vor der Presse sehr gut verstehen kann. Ich habe allgemeine Mailadresse oder so, ne? Piratenpartei, Facebook oder so einrichten. Also das wollte ich ja sagen, wir müssen uns dann dritt sicherlich mal zusammensetzen, um vielleicht die eine oder andere Geschichte Richtung Pressearbeit zu, weiß ich, optimieren, sage ich mal. Dazu gehört sicherlich eine E-Mail-Adresse als Ansprechen. Das ist ja eine Adresse. Aus meiner Erfahrung ist es so, du wirst ja von den Redakteuren dann gefragt, in welcher Funktion du da tätig wirst, einen Artikel einreichst oder was weiß ich was. Und wenn du sagst, du bist Pressesprecher, dann bist du Pressesprecher oder einer der Sprecher. Du, wenn du sagst, das ist so, dann haben die kein Problem mit so Sachen. Du musst nur eine offizielle Funktion haben, das ist wichtig. Ja. Das ist normal wichtig. Darf sein. Ich würde sagen, wir können das so auf der Internetseite lösen, dass wir bei den Namen die Orte dahinter schreiben und dann die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse gemeint für die 3. Dann werden die Redaktionen, die ja dann auch unterschiedliche Verlage sogar darstellen, sich in der Regel dann auch den raussuchen, der für sie jetzt der naheliegende für das Thema ist. Ja. Also im Prinzip, wenn das jetzt irgendwas mit BWV ist, werden die Sie als erstes anrufen. Wenn das was hier aus Borkener Zeitung ist, werden die nicht anrufen. Und wenn das eben da aus dem Nordkreis ist, die Süddeutsche Zeitung, wie der heißt, ne, oder allgemeine, dann werden die halt dann anrufen. Gut, dann nur, dass wir es rein formal nochmal haben, hätte ich gerne ein Meinungsbild. Wer ist dafür, dass ein Hauptpressesprecher ernannt wird? Wer ist dagegen, dass ein Hauptpressesprecher genannt wird? Das ist einstimmig mit einer Enthaltung. von daher haben wir das auch formal, fu-technisch abgefrühstückt. Ich glaube, die Diskussion war auch ziemlich produktiv, was das betrifft. Ich habe jetzt gesehen, wir haben auf der Tagesordnung die Top 4 und 5, die haben wir ja ausgelassen, weil wir den Kreisverband ja nicht gegründet haben. Dementsprechend haben wir jetzt noch den Top 12. Da ist jetzt eben die Frage, ob wir an der Stelle jetzt noch sogenannte Ombudsleute wählen wollen, ob ihr glaubt, dass das notwendig ist, weil die Vertrauenspersonen, die da jetzt genannt sind, sind natürlich für den Kreisverband vorgesehen gewesen. Nach dem Eindruck, den ich jetzt hier heute gewonnen habe, glaube ich nicht, dass hier Bedarf dafür besteht, da spezielle Ombudsleute zu wählen. Andersrum ist es natürlich immer schön, wenn man sowas in der Hinterhand hat. Ihr könnt natürlich auch jederzeit, dadurch, dass ihr ja jetzt Verwaltungspiraten gewählt habt oder Büropiraten gewählt habt, dann auch zu einer erneuten Kreismitgliederversammlung einladen, um eben auch zum Beispiel so einen Ombudsmann zu wählen. Wenn ihr sagt, Mensch, jetzt brauchen wir hier jemanden, der hier als Streitschlichter daherkommt. An der Stelle vielleicht zur Information. Der Landesvorstand hat jetzt neulich ausgeschrieben die Position eines Mediationsbeauftragten. Wir hatten einige Bewerbungen und haben letztendlich aus den Bewerbungen zwei fachlich sehr qualifizierte Leute ausgewählt, die jetzt für den Landesverband Nordrhein-Westfalen ehrenamtlich Mediation betreiben. Heißt, bei Streit in einem lokalen Bereich und so weiter zur Verfügung stehen, da beide Seiten zu Wort kommen zu lassen und einen Streit zu schlichten. In dem Falle werden wir als Landesvorstand auch bei solchen Streitigkeiten im lokalen Bereich uns da auch ziemlich zurückziehen, weil sowas unheimlich viel Arbeit und Zeit bindet, und dann die Sachen dann entsprechend auch an diese beiden Mediationsbeauftragten weitergeben. Wir haben bewusst zwei gewählt, weil es immer sein kann, dass aufgrund des lokalen Wohnortes man selber involviert ist, auch als Mediationsbeauftragter. So haben wir auf jeden Fall immer auch ein Fallback und auch die Möglichkeit, dass die beiden auch gemeinsam mal in so eine Situation reingehen können. Also das einfach auch als Information an euch. Die Mediationsbeauftragten stehen quasi Gewehr bei Fuß zu helfen. Also weil natürlich auch so ein Ombudsmann von innen auch immer das Problem hat, dass er meistens immer Teil des Problems ist, weil er natürlich immer dazugehört. Wenn man ein Problem lösen will, ist es meistens besser, wenn jemand von außen kommt und gar nicht vorbelastet ist in einer Sache. Andersrum kann ich nur sagen, wenn euch was auf dem Herzen liegt und das ist wirklich eine Sache, die weitergeht über, der hat meinen Kugelschreiber geklaut, nicht lachen, das ist eine bittere Wahrheit. Dann wendet euch ruhig an den Landesvorstand und wir werden das dann, wie gesagt, an die Mediationsbeauftragten weitergeben, damit da dann auch eine Klärung hergeführt wird. Vielleicht in der Sache noch der Hinweis: In 98% aller Streitfälle ist es so, dass Partei A etwas macht, etwas sagt, es gut meint, Partei B aus irgendwelchen Gründen es nicht versteht und die beiden sich darüber fürchterlich in die Haare bekommen und eigentlich unterm Strich beide sogar das Gleiche wollen, also alle ziehen am gleichen Seil, bloß es ist sich noch nicht darüber geeinigt worden, in welche Richtung gezogen wird. Und von daher, die meisten Probleme basieren letztendlich auf Kleinigkeiten, werden dann aber, wenn man nicht rechtzeitig dran geht, ziemlich hochgeworfen. Deswegen also, wenn Probleme da sind, ruft frühzeitig. Ja, dann wären wir beim Top 13, bei Sonstiges. Ich wollte was zu Sonstiges sagen. Gut, ich bin ja jetzt nur Gast hier, aber der Grund, warum ich hier erschienen bin, ist ja zum einen, um zu sehen, was ihr gemacht und wohin ihr euch in eurer Entscheidung bewegt, wie ihr euch organisieren wollt. Das habt ihr ja heute getan. Für mich wieder interessant, ich habe es in anderen Kreisen auch beobachtet. Bei uns steht eben, wie bereits erwähnt, schon seit fast anderthalb Jahren das mit dem Raum, das sollte nächstes Jahr im Januar soweit werden. Und der zweite Grund, warum ich hier bin, ist, wir haben im Kreis Coesfeld, sagen wir mal, im Laufe des Jahres 2012 auch über die Landesparteitage das Bedürfnis entwickelt, die Position der Landeskreise gegenüber dem Landesverband, sage ich mal so, weiter stärken zu wollen. Und wir sind da als Mittel zum Zweck auf einen sogenannten Regionalstammtisch gekommen. Wir haben uns also darüber verständigt, dass wir sowas initiieren wollen. Ich habe Rücksprache schon gehalten mit dem Kreis Unna, der hat starkes Interesse gezeigt. Der Kreis Brunsfeld sowieso. Wir wollen euch ansprechen, ob ihr daran Interesse hättet. Das ist keine Pflichtveranstaltung, das würde ein lockeres, gemütliches Beisammensein. Vormals vielleicht zweimal im Jahr, also im halbjährlichen Rhythmus sein, dass man sich trifft, etwa in wechselnden Ortschaften. Wir wollen damit im Oktober in Coesfeld beginnen, das wäre vielleicht auch nicht so eine weite Anfahrt dann zunächst einmal. Wir wollen auf der Grundlage der Bundestagswahl, weil da der Kreis Coesfeld sich dann noch weiter vergrößert, da sind ja dann vom Borkener Kreis, bekommen wir dann Gebiete dazugewiesen. Wir bekommen aus Steinfurt da hinten auch noch drei Wahlkreise zu. Das wird also riesengroß, unser Wahlkreis. Deswegen wollen wir diesen Wahlkreis auch teilzunehmen. Kurz und gut, wir wollen uns also austauschen, wir wollen einander kennenlernen, wir wollen gegebenenfalls politische Zielrichtungen zusammenführen, um dann gemeinsame Aktionen starten zu können, um dann vielleicht das Gefühl auch bekämpfen zu können, was eben auf den Landesparteitagen zur Landtagswahl auch aufgetreten ist, dass man dann als Flächenkreis immer in der letzten Reihe sitzt und vorne ist eigentlich schon alles entschieden. Das heißt, die Kandidaten sind eigentlich schon ausgemacht, zumindest unter denen, die zur Wahl geschritten sind. Der Hans-Jörg Rohwiller hat mal eine Karte erstellt mit den Kandidaten, mit den Vertretern des Landesvorstandes. Und da, wenn man das optisch einmal sieht, wie die Dichte an Kandidaten, an Ämtern, an Positionen und solchen Dingen ist und an Aktionen, dann konzentriert sich das alles irgendwo auf der Schiene zwischen Dortmund und Aachen. Und hier ist gar nichts. Hier ist absolut nichts. Und ich persönlich bin verstärkter Auffassung in Übereinstimmung mit den anderen Kreispiraten, dass wir da was dran ändern müssen. Denn wir haben andere Bedürfnisse hier in den Kreisen, wir haben andere Bevölkerungsstrukturen, wir haben andere Alterssituationen auch, die wir hier finden. Und wir wollen auch unsere Probleme zu Gehör bringen. Das können wir nur machen, wenn wir gemeinsam uns zusammen an einem Thema dann abarbeiten und dann entsprechend auf den Landesparteitagen uns Gehör verschaffen. Anders geht das nicht. Wenn wir also immer als Einzelgruppen oder Einzelpersonen da auftauchen, werden wir unsere Probleme da auch, glaube ich, nicht anbringen können. Ein Stichpunkt sei da erwähnt, das ist im Landtagswahlkampf bei uns zumindest deutlich geworden, das ist das Thema mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Die Themen sind grundsätzlich so aufgezogen und die Lösungen, die da diskutiert werden im Landesverband, dass die in Großstädten und Ballungszentren super funktionieren, weil die Infrastruktur eigentlich da ist, aber hier auf dem Land gibt es gar nichts. Wenn ich hier über fahrscheinlosen Nahverkehr diskutiere, dann muss ich hier erstmal Strukturen schaffen, dass hier überhaupt ein Auto sich bewegt. Dann kann ich darüber diskutieren, ob wir dann noch einen Fahrscheinlosen müssen. Also daran sieht man zum Beispiel, dass wir da ganz stark auseinandergehen und das muss man eben abstellen. Es nützt nichts, wenn wir Politik machen für die Ballungszentren. Wir sind zwar alle in einer Partei, aber wir machen trotzdem Politik für einen örtlich begrenzten Raum und das sehen wir eben anders. Das wollen wir verändern. Und darum wollen wir dann eben diesen Regionalstammtisch ins Leben rufen, um wie gesagt uns einander besser kennenzulernen und auch die örtlichen Gegebenheiten dann mal zu Gehör zu bringen. Die Einladung an euch würde ganz pauschal rausgehen über die Mailingliste Borken, die würde ich dann initiieren. Wie gesagt, das erste Treffen ist angedacht im Oktober, irgendwo Ende Oktober, 3. Oktoberwoche, 4. Oktoberwoche, müssen wir mal gucken, dass wir da auch Örtlichkeiten haben. Ja. Mehr wollte ich dazu eigentlich nicht sagen. Also 4. Oktoberwoche wäre auf jeden Fall günstiger, um nicht mit unserem Wanderstammtisch oder auch den anderen Stammtischen zu kollidieren. Gut, das Problem haben wir natürlich immer bei der Terminorganisation. Je mehr wir jetzt ins Boot holen, umso mehr gibt es dann, die dann sagen, da haben wir den Stammtisch. Oder gibt es, weiß ich nicht, 6 Stammtische. Die finden dann jeden Dienstag, jeden Donnerstag, jeden Mittwoch, was der Däumel statt. Also irgendeiner fällt immer auf den Rücken. Und bei dem anderen ist dann am Montag ist dann die Gaststätte zu, da kommt man da nicht rein. Der andere macht dann samstags erst um 17 Uhr auf oder irgendwas ist immer. Aber wir wollen es gucken. Also der Vorschlag jetzt, 4. Woche im Oktober ist dann schon ganz gut. Und schon bin ich fertig. gibt es noch Dinge, die quasi im offiziellen Teil zu besprechen sind, jetzt in irgendeiner Form noch ins Protokoll müssen sollen. Die Frage wäre vielleicht, sollen wir, deswegen vielleicht die Frage an die Runde, über die heutige Gründung, nicht Kreisverband, aber eben Büroberatung, also eine Pressemitteilung machen? Das wäre sinnvoll. Ja, ja, die Frage. Im schlimmsten Fall wird sie gedruckt. Ja. Bitte? Ja, im schlimmsten Fall wird sie gedruckt. Am Büropiraten aus, dass der Sprecher dann ja, klar. Ja. Eben. Also ich würde es auch durchaus, durchaus machen. Alleine schon, um im Grunde genommen die jetzt gewählten Pressepiraten der Presse vorzustellen. Ja, und schon hast du natürlich zum einen Aufhänger und zum anderen, also eine Story und gleichzeitig eben das Transportmittel, um eben die Namen auch dann der Presse bekannt zu machen. Also. Ein Vorschlag hätte ich noch zu machen, das haben wir im Kursfeld so gemacht, das habe ich den anderen im Grunde auch gesagt. Es wäre durchaus hilfreich für die Fürsprecher eines Kreisverbandes, wenn man sich jetzt hier und heute ein Meinungsbild einholen würde, ob die Arbeiten bezüglich der Gründung eines Kreisverbandes in absehbarer Zeit fortgeführt werden sollen oder nicht, oder ob man grundsätzlich an einer Gründung des Kreisverbandes nicht mehr interessiert ist. Dann könnte man zum Beispiel vorbereitende Arbeiten an Satzungen, die vielleicht im Hintergrund schon gelaufen sind, etc. pp., weiter fortführen. Sonst könnte es passieren, dass all diese zeitintensiven Vorarbeiten schon alle eingestampft werden und dann in einem Dreivierteljahr heißt es, schub die Geige, wir wollen es nochmal versuchen, man fängt wieder bei Null an. Wenn das Votum für einen Kreisverband im Hintergrund noch da ist, können sich die Interessierten nämlich dann im Hintergrund weiter mit dieser Thematik beschäftigen, was ja auch ein bisschen was mit Parteiengesetzen etc. pp. Zu tun hat. Und das erleichtert. Du meinst, man stimmt, man holt ein Meinungsbild ab, was nichts anderes aussagt als grundsätzlich wollen wir irgendwann mal einen Kreisverband haben. Ja, ob man die Arbeiten daran weiterführen möchte. Da sind ja Leute, die sich das angestellt haben. Bei uns war das auch. Es gibt ja Leute, die sich nicht angestellt haben. Ja, ich bin ja grundsätzlich erstmal pro Kreisverband. Also insofern wäre es vielleicht auch mal ganz schön zu hören, wie viele Leute sich grundsätzlich für einen Kreisverband aussprechen, wenn eben die Parameter stimmen, genannte Parameter, Finanzierung, was du gesagt hast, und Anzahl der aktiven Piraten und so weiter, muss man nicht genau, es ist auch nur Meinungsbildung, keine Abstimmung in dem Sinne. Ja, das ist ja mein Meinungsbild. Also wir haben das ja gemacht und der Hintergrund ist in praktischer Arbeit eben der, dass ich als Hauptinitiator von dieser Geschichte zum Beispiel die Kreisverbandssatzung nicht weggeworfen habe. Ich habe die also im Pad ruhen lassen, habe die weiter zur Bearbeitung freigegeben, habe dann mehr oder weniger regelmäßig gesagt, Leute, guckt da rein, macht doch das schlau. Und habe mir sozusagen dann über dieses Meinungsbild den Arbeitsauftrag geholt mit einigen anderen zusammen, dass wir diese Arbeit im Hintergrund fortführen. Und wir sind jetzt in der Lage zu sagen, wir überarbeiten die jetzt und stellen die dann einfach hin und sagen so, im Januar können wir den Kreisverband gründen, wir sind fertig mit der Arbeit. Wir müssen nicht wieder bei Null anfangen. Wir klauen die dann vom Kurs. Es ist einfach, ist für die Leute, die da viel Arbeit reingesteckt haben, ist es schöner zu wissen, dass ich das noch lohnt, dass daran noch Interesse besteht. Also in erster Frage, Entschuldigung, wenn ich hier ins Wort falle, ist überhaupt schon irgendwelche Arbeit geleistet worden? Für den Kreisverband. Außer Diskussion ist keine Arbeit geleistet. Also geleistet worden ist, dass wir eine Geschäftsordnung überarbeitet haben von einem anderen Kreisverband. Die ist ja als PET auch verlinkt. Stimmt, ja. Ja, und das wäre also eins von zwei Dingen, die auf jeden Fall zu einem Kreisverband dazugehören, wie eben Satzung und Geschäftsordnung. Und da hätten wir die Geschäftsordnung schon mal als Diskussionsbasis, als PET eben auch vorhanden. Also eine Meinungsbild tut ja nie weh. Ne? Kommen wir auf die Orange. Also würde ich jetzt das Meinungsbild wie folgt formulieren. Wer ist dafür grundsätzlich, wenn die Parameter stimmen, auch weiterhin einen Kreisverband zu gründen? Ne? Das wäre dann das positive Meinungsbild. Also wer der Anwesenden ist, wäre dafür, wenn die Parameter stimmen, in der Zukunft zu einem später zu bestimmenden Zeitpunkt weiterhin einen Kreisverband zu gründen. Dann wer ist dagegen? Gibt es Enthaltungen? 2. Also das Meinungsbild ist deutlich positiv ausgefallen. Von daher kann man durchaus sagen, was wir machen müssen. Wie viele? 2 Enthaltungen? Wie viel? Ja, stimmt. War jetzt 12? Ja. 1, 13 passt. Entschuldigung. Ritter ist ja nicht mehr akkreditiert. Genau. Also 11 Ja, 2 Nein Stimmen. Nein, 2 Enthaltungen. Entschuldigung, ja. Also Es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, eben solche Sachen wie Geschäftsordnungen und Satzungen und so weiter vorzubereiten. Es gibt von den Dortmunder Piraten eine Satzung, die man recht gut nehmen kann. Die haben sich da auch sehr, sehr viel Arbeit mitgemacht. Die wird in vielen Kreisverbänden mittlerweile quasi als Copy-and-Paste-Vorlage benutzt. Um Gottes Willen, das ist ja nichts Schlimmes. Nein, also ganz im Gegenteil. Ich finde es einfach schlimm, wenn im Grunde genommen sich jeder Kreis hinsetzt und sagt, wir erfinden das Rad neu. Ja, es ist totaler Quatsch. Ja, ganz im Gegenteil, in vielen Fällen kann man bestimmte Dinge einfach besser klären, wenn sie dann schon andere Leute vorgedacht haben. Also schlimm ist nur, wenn man vergisst, mit Suchen und Ersetzen Dortmund durch Kreis Borken zu ersetzen. Ja, gut. Okay. Ja, hier wird der Kreisverband Dortmund gegründet. Ja. Borken, der 13. Genau. Das super, das muss den Leuten dann in Dortmund erklären, warum unser Kreisverband dann in Dortmund Entscheidungen fällt. Der hakt ja dann auf den Tisch. Der dann einfach ab. Ne? Ja, gesehen, ist aber abgestimmt. So. Genau, eine Abstimmung müssen wir noch führen. Und zwar ist das in der Geschäftsordnung kurz angesprochen worden, beziehungsweise in der Diskussion bezüglich der Büropiraten und der Pressepiraten. Die Amtszeit jeweiligen, die müssen wir noch festlegen, die haben wir bis jetzt noch nicht festgelegt. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir darüber abstimmen, die Amtszeit der gewählten Büropiraten und auch der Pressepiraten auf 12 Monate festzulegen, dass nach 12 Monaten erneut gewählt wird und wenn der Termin für eine Neuwahl sich verschiebt, aus welchen Gründen auch immer, die bisher gewählten Piraten kommissarisch bis zur Neuwahl im Amt bleiben. Das soll einfach verhindern, dass man, wir haben heute den 9. So. Schön, wie in der Bundestagswahl. Und beim, genau, im nächsten Jahr steht man dann auf einmal da und sagt, am 9.9. kriegen wir den Termin nicht. Wir sind erst am 15.9. kriegen wir einen Termin für eine Kreismitgliederversammlung, weil der Raum hier ausgebucht ist oder wie auch immer. Und dann steht man im Grunde genommen in dem Fenster auf einmal ohne die Piraten da, ohne Büropiraten gewählten und ohne gewählten Pressepiraten. Und das kann schon mal zu Stress führen. Deswegen eben, so lange bis zur Neuwahl bleiben Sie kommissarisch im Amt. Ja, natürlich. Aber Moment, halt. 12 Monate ist der Zeitraum, den Sie auf jeden Fall im Amt bleiben. Wenn du vorher wählst, würde quasi der Wechsel erst nach den 12 Monaten stattfinden. Erst spätestens am 9.9. würde der Wechsel stattfinden. Amtsübergabe sozusagen. Genau, Amtsübergabe, genau. So, das würde ich jetzt an der Stelle gerne noch zur Abstimmung stellen. Ja? Hast du das so? Amtszeit der Büro- und Pressepiraten 12 Monate, beziehungsweise kommissarisch über den Zeitraum hinaus, wenn nicht neu gewählt wurde. Genau. Ja, wer ist dafür, dass das. Im Worst Case, ich meine, ob es nicht erst passiert, aber ich bin jetzt im Worst Case, aber die Möglichkeit von einem Misstrauensvotum? Grundsätzlich müsste, weil die, der Zeitraum der 12 Monate festgelegt ist, muss spätestens nach 12 Monaten muss eingeladen werden für die erneute Wahl. Auch wenn dann die Wahl erst 2 Monate später stattfindet, ist egal, aber an der Stelle nach 12 Monaten ist die Amtszeit abgelaufen. Spätestens dann muss eingeladen werden. Ja, nicht ganz. Das weiß ich jetzt aus aktuellen Anlass. Die Einladungsfrist vor Ablauf, also sagen wir mal der 9. nächsten Jahres, muss 45 Tage vor Erreichen dieses Datums müssen die Einladungen zur KNV rausgeschickt werden, durch die Büropiraten. Und das Zeitfenster für diesen Tag, für die Wahl, kann also variieren um 14 Tage vor dem Termin bis 7 Tage nach diesem Termin. Also man hat dann eine Woche Luft, das ist wohl wahr. Die Interimsfristen gelten. Aber dass einer sagt, wir kriegen für diesen konkreten Tag jetzt keinen Termin, kann ich mir in der Form nicht vorstellen. Weil wie gesagt, 45 Tage vorher muss er eigentlich schon das feststehen. Alles andere muss auch schon feststehen. Das heißt, dann muss ich auch schon das Lokal entsprechend dafür gemietet haben oder was auch immer. Also dann wird schon hakelig, den Termin zu vergeigen. Ja. Wer das vergeigt, also würde ich sagen, dem ist dann nicht mehr zu helfen. Gut, aber es gibt ja zum Beispiel auch die Situation, dass aus beruflichen Gründen oder Wegzug oder was auch immer ein Büropirat seine Position niederlegen muss oder zurücktritt. Dann würde ja im Prinzip immer noch ein weiterer Büropirat da sein, der beispielsweise dann auch zu einer Kreismitgliederversammlung einladen kann, wo ein zweiter Büropirat wieder gewählt wird. Richtig. Das ist dann auch ein Szenario, was man vor Augen hat. Das wäre an der Stelle ein Szenario. Andersrum wäre das aber auch nicht zwingend erforderlich, wenn einer der beiden Büropiraten wegzieht. Könnte auch der eine Verbleibende das alleine weitermachen? So, das wäre dann eine Sache, die man intern zu klären hat. Also an der Stelle würde ich jetzt aber auch nicht versuchen, wirklich jedes Detail hier abzubilden, ja. Weil dann sind wir recht schnell wieder bei einem Umfang wie einer Satzung. Macht ja auch keinen Sinn, denn wie gesagt, der Büropirat ruft die KMV ja ein und der als oberstes Gremium legt die KMV ja dann fest, die Amtszeit endet hier und heute, Punkt, wir wählen heute 9. Und dann läuft die Zeit wieder von vorne. Also das ist ja schmerzfrei. Gut. Dann würde ich jetzt trotzdem gerne nochmal den Punkt zur Abstimmung stellen, dass wir das drin haben. Also Amtszeit ein Jahr, kommissarisch im Amt bis zur Neuwahl. So. 1, 2, 3, 4, das ist dann einstimmig mit 13 Stimmen. Nein, ich schreibe Ja, so aus meiner Sicht. Bevor du beschließt, wenn der Herr Klaus Hammer den Laden dicht macht hier, schlage ich vor, wer mag oder möchte, noch auf ein kühles Getränk noch zu bleiben, um vielleicht noch so ein paar Dinge zu bequatschen. Wenn Guido würde ich vielleicht gerne noch sprechen und um Sigi wegen Rede und derartige Dinge, die wir so ein bisschen auf heute verschoben haben. Und vielleicht den Sebastian habe ich bisher noch nicht kennenlernen dürfen. Wir wollen ja dann auch immer die Möglichkeit geben, wenn Dinge unklar sind, dass man es einfach mal klärt, so komische Piraten-Eigenarten. Deswegen kann ich jetzt nicht einschätzen. Was brauche ich? Wie kann ich mit den Piraten kommunizieren? Was habt ihr für Werkzeuge? Würde ich damit gerne anbieten, dass wir vielleicht einfach ein bisschen drüber quatschen. Klar. Ja. Gut. Wenn keine weiteren offiziellen Teile sind, dann würde ich an der Stelle jetzt die Sitzung hiermit schließen. Danke, Klaus. Ja, es war eine sehr angenehme Vorsitzung, muss man sagen. Wir hätten es mehr prügeln müssen, meinst du? Nein, also müssen auf gar keinen Fall. Nein, also ich fand die Stimmung sehr, sehr konstruktiv, sehr, sehr offen, also ist sehr positiv. Also ich habe da schon etwas andere Sachen gesehen. Ja, ich denke, was positiv war, ist, dass sich tatsächlich hier viele vorher mit der Frage bereits auseinandergesetzt haben. Und das hat mir auch geholfen, weil ich ja eigentlich absolut pro KV bin, aber ebenso wie Sigi auch sagt, nö, mit den paar Metern passt es eben nicht. Und hätten wir das nicht getan, und das wäre heute zu einer Diskussion gekommen, ob wir jetzt Kreisverband oder Büropiraten machen, hey, ich glaube, dann wären wir mit dem offiziellen Teil um 22 Uhr noch nicht fertig. Ja, da haben wir schon gut diskutiert, so, ne? Ja, es ist so. Wie gesagt, oh, herrlich, das Wichtige, was man einfach wissen muss, ist, hier sind heute Fakten geschaffen worden für euch, wie ihr jetzt aktuell weiterarbeiten könnt. Und das hindert euch nicht, den nächsten Schritt auch noch zu gehen. Ne? Das ist, jetzt muss ich noch fragen, habe ich als Pressepirat auch Zugriff auf die Daten, wenn ich Datenschutzverpflichtung, Schulung und den ganzen Rotz gemacht habe? Oder haben das nur die Büropiraten? Soweit ich weiß, nur die Büropiraten. Also wirklich nur die Büropiraten. Ja, ja hey, das ist ja so, aber wäre viel schöner gewesen. Wir müssen die Datenschutzerklärung jetzt abgeben, da gibt es eine Vorlage für und dann werden die eingeladen zu so einer Datenschutzschulung. Die passiert da einmal im Jahr oder irgendwie so. Ja. Das habe ich alles links gemacht. Ich habe die Datenschutzschulung gemacht. Ja, ich vorher auch, aber trotzdem, die muss in deiner eigenen. Als Büropirat wirst du nochmal die ganze Prozedere da durch. So. Sehr einfach halt, weil in der Zwischenzeit wurden die Formulare, glaube ich, geändert. War, glaube ich, im ersten Halbjahr. Man muss ja eh einmal im Jahr, aber gut, okay. Ja, gut, ist halt für mich eh egal. Macht ja nichts. Ja, jetzt so zum Verfahren. Das heißt also, wenn jetzt der Büropirat sagt, ich habe gerade keine Zeit, kann jemand anders die Einladung verschicken, bedeutet das auch nur der Büropirat kann die Einladung selber verschicken? Ja. Okay. Auch das ist Bestandteil der... Er darf die Daten nicht weitergeben an andere, auch wenn sie Datenschutzverpflichtungen unterschrieben haben. Richtig, auch gar nicht. Er darf auch zum Beispiel seine Zugangsdaten ja nicht weitergeben. Na gut, das ist in dem Falle... Das ist sowieso... Moment, da müssen wir nachfragen. Wenn ich jetzt Christian Fahrrad anrufe und sage, ich brauche, weil nächste Woche 18.09., übrigens sind wir noch eingeladen, logischerweise, in Rede erstmalig den Stammtisch. Ich würde ganz gerne wissen, welche Piraten haben wir denn in Rede? Weil ich die vielleicht gerne nochmal anschreiben möchte. Hast du meinst, dann darf er doch nachgucken und mir die Daten geben. Nee, das sagte ich ja vorhin. Das darf er nicht. Nee, das geht dann an den Büropiraten. Der ist der Einzige, der die Einladung in Rede schicken muss. Du sagst eben, hier ist der Text, die möchte ich eingeladen haben und dann schickt er an die Piraten in Rede diese Einladung. Also das. Das ist, in dem Fall musst du es einfach delegieren. Das ist ja, gut, ist so, fertig. Manche Sachen kann ich einfach so akzeptieren. So, wir müssen los. Können wir jetzt unsere Adresshandelsfirma wieder zumachen, Sigi? abwarten. Ich sag mal, die sind noch Meldungen, die jetzt noch weiter läuft. Ah ja, stimmt, genau. Deswegen, ich würde hoffen, wo ich aufgehen. So, schönen Abend noch zusammen. Achso, tschüss. Tschüss. Grüß uns Bocholt und Gescher, bitte. Genau. Ja, du hattest, du hattest da eine Pressemitteilung geschrieben bereits und habe ich auch eine Runde gemacht. Ich hatte aber längst zurückgekommen. Doch, ich hatte was dazu geschrieben. Was denn? Ich hatte was dazu geschrieben, dass ich die gut finde und dass die relativ lang ist, aber ich weiß ja, dass deine Pressefrau immer was über das haben will. Genau, das ist die Frage, die ich auch stellen wollte. Deswegen habe ich es aber Mailingliste gemacht, das habe ich für mich auf heute vertagt. Ich fand die Pressemitteilung würde ich normalerweise so nicht rausstehen, weil sie eben so mega lang ist. Und die zweite Frage wäre gewesen, das hast du wahrscheinlich mit Bedacht getan, weil Frau Hecker... Entweder kriegst du Dreizeiler, ja. Piratenstammtisch, Gaststätte, Ende der Feier, ja. Oder, weil ich hoffe, dass ich bei ihr noch was gut habe, dass sie mir einen ordentlichen Artikel macht und dann kürzt sie sowieso und dann schiebe ich ihr mal ein bisschen mehr rüber. Also du hattest ja, du hattest das ja, ich hatte mir schon gedacht, dass du dir was dabei gedacht hast. Nach dem, was ich mittlerweile als, in der UA gelernt habe, ist das eine Pressemitteilung durch die Länge definiert, dass man es auf gar keinen Fall je machen sollte. Aber die kennen ja auch Frau Hecker nicht. Ja, aber das stimmt mir individuell. Wenn du da zum Beispiel mit einem Preis machst von Hans-Georg Knapp, der schmeißt das Ding direkt der Tor. Der liest keine Seite durch. Ich wollte gerade sagen, ist ja gut. Der schmeißt du dazu in der Tonne. Ist so. Ja, deswegen. Also die Experten, die musst du schon kennen, dann nützt aber nichts. Und Guido hat ja noch einen Vorschlag gemacht, wo wir auch mal drüber sprechen sollten, Facebook. Erzähl einfach nochmal. Im Grunde genommen ist mir eigentlich die Idee gekommen, dass ja doch mittlerweile bei Facebook einiges an, Fanseiten zum Beispiel umwuselt, dass man so eine Seite vielleicht für so einen Stammtisch auch macht, wo man dann Termine bekannt geben kann, eventuelle Themen, die da auftauchen können. Facebook ist ja nicht unbedingt ganz unumstritten. Ich glaube, du hattest auch eine Bemerkung zu geschrieben. Man muss dann natürlich schon hingehen und die ganze Geschichte etwas kontrollieren, dass da nicht die ganze Geschichte völlig aus dem Ruder läuft und da irgendwelcher Blödsinn gepostet wird. Da hätte man dann vielleicht ein bisschen... Was meinst du, Blödsinn gepostet? Also erstmal, wenn man sowas machen will, muss es, wie du sagst, regelmäßig betreut werden. So zum, also das ist natürlich dann eine Aufgabe, sich darum zu kümmern. So, zum Zweiten... da halte ich es für sinnvoll, wenn, und da sind ja alle Meinungen gefragt, wenn man, dann würde ich das nicht vorschlagen für einen Stammtisch in Rede, sondern dann eben Piratenparteikreis Borken und dann hat man eben Bereich für Rede und so weiter. Weil wenn jeder eigene Stammtisch, dafür sind wir einfach zu klein, sich eine eigene Facebook-Seite macht, dann wäre das ein, als wenn wir jetzt pro Stammtisch 40 Gäste hätten, dann kann man auch aus Gags eine Facebook-Seite machen, dann klar, aber für den Fall würde ich sagen, aber ich finde grundsätzlich die Idee, eine Facebook-Seite zu machen für den Piratenkreis Borken. Aber ich könnte es zum Beispiel, ich könnte die Arbeit jetzt nicht auch noch leisten, die auch noch zu betreuen. Dann müsste jemand sagen, ich mache das. Also ich kann das nachvollziehen. Wir haben uns ja drüber und auch schon unterhalten. Ob der Facebook dann die richtige Plattform ist, da bin ich mir auch noch nicht so drüber im Klaren. Sag mir, was für Bedenken du hast. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich habe keine Bedenken. Datenschutz. Nein, es geht mir darum, ich habe ja also mit dieser Aktion Stammtisch rede. Ja, aber dann muss man mal auf den Tisch bringen eben, ja. Stammtisch rede ganz konkret was vor. Also klar, oben drüber schwebt die Piratenpartei. Gar kein Thema. Mein Bestreben ist natürlich, dass wir eine möglichst tiefe und breite Verwurzelung in den Kommunen hinkriegen. Mhm. Das, was uns zurzeit jetzt, behaupte ich mal, zum Teil zumindest noch fehlt. So, und die kriegt man eigentlich nur mit sehr starkem örtlichen Bezug hin. Mhm. Deswegen habe ich, versuchen wir, einen Stammtisch aufzubauen, der also wirklich schon sehr stark sich um Räderbelange auch kümmert. Ne? Wir wollen also mit den Themen der Piraten, Transparenz, Offenheit, Basisdemokratie, Bürger und so weiter. Nochmal ein Einwurf. Ganz wichtig an dem Punkt ist ja, dass jeder andere an diesem Stammtisch, der irgendwie Zeit hat, teilnimmt, auch wenn es für Rede ist. Ja, also weiß nicht jeder, wir haben jetzt da einen Flyer gemacht, der wird jetzt diese Woche verteilt. Legen wir in allen Geschäften und so weiter aus. Und da steht auch ganz klar drin, der offen für alle ist. Weder Vereins, Partei, das ist für alle offen. Und wir wollen tatsächlich dann wieder gucken, ob wir nicht ja, irgendwas wie so eine außerparlamentarische Ebene schaffen, die aber trotzdem, ich bin ja auch Ratsmitglied, über mich vielleicht dann den Zugriff in den Rat kriegt, also da irgendwie eine Verknüpfung hinkriegt. Und daraus natürlich auch die Piraten, habe ich da als Spannungszeit klar. Weil, das ist heute schon ein paar Mal angeklungen, ich glaube, die größte Herkulesaufgabe, die wir vor uns haben, wird die Kommunalwart. Davon bin ich überzeugt. Wobei nochmal, der Grundsatz bei den Piraten ist ja, wir sind eine Mitmachpartei und wer was machen will, kann das machen. Also wenn ihr in Rede sagt, wir wollen eine Facebook-Seite machen, die wir im Sinne jetzt als Teil des Kreises Borken dann auch betreuen, dann ist das völlig okay und ist eure Initiative, die ihr durchführen dürft, sowohl in Absprache mit dem Rest, wie auch aber ohne Absprache mit dem Rest, wobei die Absprache natürlich immer sozusagen das angenehmer macht, weil dann auch Input kommen kann oder Ideen, Vorschläge auch von anderer Seite euch helfen können. Ne? Die große Frieden über Facebook ist nur, man darf Facebook nicht so Mittel der Dinge machen. Da heißt, wenn irgendwo Termine, einen Terminkalender im Facebook macht und eine zweite Seite irgendwo anders im Internet hinstellt, was auch unsere Termine sind da und die verlinken auf Facebook, ist eine Todsünde. Deswegen nicht von außen auf Facebook, umgekehrt kein Problem. Deswegen sage ich ja, also ich könnte mir vorstellen, je nachdem, das weiß man jetzt nicht, wie auch andere Stammtische dann vielleicht angenommen werden. Gibt es denn innerhalb unseres Piratenstruktur Möglichkeiten, dass man einfach von unserer Seite aus, von der Piratenseite aus, auf Unterlink, Stammtisch Borken? Stammtisch Frage Borken, Gronau, weiß der Teufel was? Das ist ja im Moment auch so organisiert, dass es Unterseiten gibt für den Stammtisch Bocholt oder auch für den Wanderstammtisch. Ja, klar. Und dann gibt es natürlich auch eine Unterseite für den Stammtisch Rede, wo man Dinge. Ich wollte mir sagen, das wäre eigentlich schon, weil im Idealfall, sag ich mal, geht es ja bei den Stammtischen, wenn sie denn dann auch kommunalpolitisch gefüllt werden, wirklich um sehr stark lokalbezogene Geschichten. Ja, genau. Also von daher wäre ganz schön, wenn man vielleicht dann. Wenn man das überhaupt machen kann. Also ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Dann können wir das doch gleich mal klären, weil es wirklich einfach ist. Wir sitzen jetzt zusammen, dann erklären wir es eben kurz, dann könnt ihr das machen. Aber jetzt frage ich erstmal, ob wir noch was zu trinken kriegen. Dann kann man über diese Seite dann auch berichten, welche Fortschritte es in einer bestimmten Sache gibt. Vorbei da welche Thema vielleicht Referenten eingeladen werden. Die 64 gefahren. Die ist normalerweise wochentags in Hölle, weil der LKW ohne Ende quer fahren. Wochentags kannst du die normalerweise mal anfahren. Wenn ich jetzt den Sonntag zum Beispiel die zwei Orte fahren, zum Beispiel Stadtfeste, dann muss ich die Ausweichfahrer gestärken. Du musst also immer so relativ üble NRW-Doppelpunkt-Arbeitspreise/ Das ist dann wirklich fast eine halbe Stunde Es gibt die Möglichkeit, über die AG Technik hier in NRW sich kostenlos Subdomains einzurichten und die umleiten zu lassen. Per E-Mail. Nee, aber habe ich zu Hause. Nein, aber. Das war kein Problem, kannst du gleich haben. Arndt, mach das. So, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel die Wiki-Seite des Arbeitskreises Bildung aufrufen willst, heißt das ak-bildung.piratenpartei-nrw.de Ja, vorne Korrektur AK-Bindung vorne dran. Und das Ding wird umgeleitet auf die Wiki-Seite. Der Benutzer landet letztlich auf diesem irre langen Ding. So. Und genau so lässt sich das da auch machen. Wenn ihr einen Stammtisch für Rede einrichtet, eine Wiki-Seite für den Stammtisch Rede, dann schickst du eine Mail an den Arndt, an Technik. Bitte richte mir eine Subdomain ein mit stammtischrede.piratenpartei.nrw.de und zwar auf die Wiki-Adresse. Das dauert einen Tag, dann hast du die drin und dann kannst du die auf Visitenkarten, auf Zeugs und so weiter draufdrucken und dann hast du die eine Umleitungsadresse und die ist einfach zu merken. Die kannst du auch jemandem weitergeben. Stammtisch-rede. Ich hätte gerne die kannst du weitergeben und dann findet die auch jeder. Ja? Und die kannst du auch auf Karten draufdrucken oder wie auch immer. Weißwein, genau. Ja. HF11, okay. Ja. Danke. Da kann jeder reinschreiben. Richtig. Da braucht ihn einer. Wie lange bleibt denn noch was zu trinken? Dann schickst du es dir nur. Ein Alkoholfreies Weizen. Wirklich sehr. Ist noch Zeit für ein Bier oder? Wir nehmen uns das Vorfall. Nächstes Mal das Thema Schulen. Und noch ein Bildungsplan an und so weiter. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich sehr positiv. Ich muss überrascht über die 14 Kreditierten. Hat sich auf unter 10 gerechnet. Ne? Gut, so viel Resonanz jetzt haben wir. Sollen wir einmal drauf gucken, Wiki, wie wahnsinnig? Ich habe ja auch. Sollen wir mal eben über das. Du bist im Aufbruch jetzt, oder? Nein, ich bin im Aufbruch zum Rauschen. Ah, okay. Nee, ich stehe. Okay. Ich wollte euch da einmal eben ins Wiki mal eben reingucken für euch, um es eben zu zeigen, wie man das mal eben in Anführungsstrichen macht. Wenn man es einmal gesehen hat, ist das kein Grundstück. Man nehme www.piratenpartei. Ah, ich brauche ein Login. Nein, man nehme Wiki. Stefan, hast du zufällig deine Login-Daten im Kopf fürs Wiki? Dass du dich einmal anmelden kannst. Wenn dann nicht zufällig. Ja, ich auch. Okay, dann würde ich bitte dich einmal anzumelden. Ja, ich habe meinen Kummer irgendwie im Kopf. Warum nicht? Der hat nichts im Kopf, ist okay. Welche Seite hättest du gerne? Ja, gibt's aber kein Login. Machen wir das bitte, wenn ich nicht viele dabei sind. Die Zeugen sind nicht gut. Ja, auch umso besser. Weißt du, 100 Kilo geballte Erotik. Tja, was war das denn? Das? Fühlt sich gut an. Arbeitet doch. Man spürt das, wenn Leute klappt. Ich spüre das. Das ist ein Träumchen, ne? Also, ich nenne nochmal. Wir gehen auf www.piratenpartei-kreisborken.de. So, und ich bin nicht der Wiki-König oder so, der sich jetzt mega gut mit auskennt. Gibt es viele Leute, die können das viel besser als ich, ist aber überhaupt gar nicht dramatisch. Mit so ein bisschen Grundwissen kann man echt schon unheimlich viel machen. So, jetzt haben wir hier Stammtisch Bocholt, jetzt gucke ich mir an den Link unten an, dann sehen wir unten in der Statusleiste Kreis Borken, Stammtisch Bocholt. Okay. Ich rufe das jetzt einfach mal eben auf. Kommt da auch die Wiki-Seite oder was kommt da? Ja, da kommt die Wiki-Seite. Ist auch Wiki, ne? Oder da kommt der Blog sogar, glaube ich. Okay. Kommt Wiki. Okay, prima. Jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe hier oben einfach mal hin, tippe hier einfach mal ganz doof ein, Rede. Also so mach ich das immer. Ja, sollte einfach so. So, gibt's nicht die Seite. Und dann gehen wir einfach hin und sagen, schwupps, ich mach's jetzt einfach, erstellen. Hey ho, Rede hat eine Stammtischseite. Wir sind fertig. Ja, gut. Also nur mal eben kurz. Sie ist natürlich jetzt nicht verlinkt. Wie ist hier die Adresse jetzt davon dann? Und das wäre dann genau die Stelle, ne? Genau, so. Da hast du dann eben Stammtisch Rede. Genau, also ich zeige es mal gleich trotzdem noch. Ich schreibe jetzt hier einfach rein. Weil die noch nicht verlinkt ist, kann ich irgendwas reinschreiben. Dies ist die Stammtischseite der Piraten aus Rede. So. Genau. Dann kann man das noch in Fett, Kursiv und Links und so weiter. Ist schon klar, ich habe es auch nur erwähnt. Reite ich jetzt auch nicht drauf rum. und Speichern, ja. Genau, wir klicken auf den Button Speichern. Der gibt immer ein sicheres Gefühl, dieser Knopf, finde ich. Und da oben siehst du die Adresse. Nirgendwo verlinkt, aber Startseite ist da. Ja. Wenn du dich angemeldet hast, hier oben bearbeiten und dann halt eben Wiki. Das ist nicht ein Thema, aber genau da ist das. So, und wenn ihr jetzt. Und wenn dir irgendwas irgendwie gefällt. Ja, bitte. Willst du mich noch einmal? Weil ich zeige mal das Beispiel mit der verkürzten Domain. Kennst du dich denn mit Computern aus? Ganz klein bisschen. Piraten ist nicht. Punkt. Ich kann mich nur wundern, wie viele Piraten das ist in meinem Podcast ist. Das ist total erstaunlich. So, ich habe eine Umleitung eingerichtet lassen, eben genau von ak-bildung.piratenpartei-nrw. Da hinten, Piratenpartei-nrw, bleibt immer das Gleiche. Ja. Vorne, vor dem Punkt, kann man das Ding frei benennen. Jetzt soll ich natürlich da hinten noch so ein. Könnte man auch Rede einfach machen. Genau. Stammtischrede. Und du siehst, da wird das Ding jetzt umgeleitet auf Wiki Piratenpartei NRW Arbeitskreis Bildungspolitik. Ja, so. Und genau das ist das, was er da. Weil ak-bildung.piratenpartei NRW, die kann man sich merken, die kann man auch auf eine Karte schreiben, das sieht auch noch aus. Aber wenn ich Sonnenungetüm auf eine Karte drucken will und dann, hallo Leute, wollt ihr nicht? Ja. Aber wir haben dasselbe Dinge ja auch mit Kai Burgenjahre. Ja, deswegen eben. Rede eigentlich mit Rede. Ja, würde einfach Rede. Ja. Rede, Piratenpartei. Einfach eine E-Mail, glaube ich, die Technik geht. Das Technik@piratenpartei. Also wir haben ja selber die Domain, also die habe ich ja registriert, piratenpartei-kreisborgen.de. Da kannst du es machen. Da könnten wir auch eine Subdomain, rede.piratenpartei-kreisborgen. Und wir können es aber NRW-weit auch noch machen. Das, wo habt ihr jetzt den Beamer? Aber den habe ich schon kopiert. Wenn ihr mich immer irgendwann gefällt, dann ist das ja auch noch. Über die Domain könnten wir dann auch eine allgemeine Adresse aufnehmen. Ist das eine Domain? Finde ich gut. Wie ist das eigentlich mit Request-Tracker? Ich habe mich da nie mit beschäftigt. Welche Meldungen landen denn da? Wenn E-Mail-Adressen werden da landen als Ticket oder wie läuft das? Über die gesamte, also von dem Orga-Team, die können auch auf in die Gruppe Borken Anfragen delegieren. Und da führt auch wohl eine E-Mail-Adresse hin zu dieser Gruppe. Ja, du hast, wenn es für Borken eine Gruppe gibt, dann gibt es auch eine Mail-Adresse dazu. Das ist wahrscheinlich borken@piratenpartei-nrw.de. Vermute ich mal einfach. Mhm. So. Da könntest du dann direkt hinmailen, dann würde das Ding direkt im Request-Tracker in der Queue landen. Grundsätzlich alle anderen Sachen, die jetzt zum Beispiel an Vorstand-Ad gehen und so weiter, die landen halt in der Vorstands-Queue oder an Info@piratenpartei-nrw, die landen einfach in dem großen Info-Ordner. Mhm. Und es gibt etliche Leute in der Verwaltung, die tagtäglich nichts anderes machen, als die Dinger zu sortieren. Mhm. Und die einzelnen Mails, die da ankommen, die werden als Ticket gehandelt, da gibt es eine Ticketnummer zurück. Und weisen das Ding dann quasi in einen bestimmten Bereich zu. Das kann der Ackerbildung sein, der Ackerbauen und Verkehr oder der Kreis Borken oder wer auch immer. Der kriegt das Ding zugeordnet. Derjenige, der als Bearbeiter da drin steht oder die Gruppe der Bearbeiter, die kriegen alle eine Mail darüber. Hallo, hier ist ein Ticket im Request-Tracker für dich mit dem Link zu dem Ticket. Mhm. Musst du was tun? Sieh mal zu. Dann klickst du da drauf. Ja, kriegst das Ding auch. So, du kannst dann eben interne Notizen machen und so weiter, also Kommentare rein. Das eignet sich wunderbar, um zum Beispiel auch, du hast da ein Ticket reingekriegt und willst darüber diskutieren. Ja. Dann diskutierst du das Ganze in Kommentaren, bis du irgendwann sagst, okay, jetzt haben wir uns darüber geeinigt, Antwort an Klienten und dann schreibst du deine Antwort und ab dafür. Mhm. Das ist übrigens die Sache, die im Landtagswahlkampf schiefgegangen ist. Da hat jemand in der G2A ein Ticket gekriegt und da war so eine absolute Gaga-Meldung. Mhm. GTFO, ne? Wofflecopter mhm. GTFO. Ja, ach, das war die Nummer. Ganz genau. Und derjenige hat nämlich nicht auf Kommentar geklickt, sondern hat direkt daneben auf Antworten geklickt und hat dann Wofflecopter GTFO. Buff. Und da muss man das erklären. Sebastian, das ist jetzt ein bisschen gemein. Schon mal gehört? Nö. Also, ich musste das aber damals auch lernen. Mhm. Roffelcopter, also erstmal Roffel, roll over the floor and laughing. Mhm. Okay. Und dann Copter, das Ganze wie ein Helikopter im Quadrat. Mhm. Und GTFO ist get the fuck off. Wenn einer schreibt, Roffelcopter GTFO und schreibt direkt an den Klienten, dann kann das unter Umständen Pressewirksam sein. Ja, aber ich kann mich noch an das Gate erinnern, so ganz dumm. Ja, also, dann nochmal zum Thema Pressemitteilung, aber der Herr Kerkhoff, der läuft ja gerade weg. Willst du rauchen, ne? Ich höre alles. Gut. Wir haben im Krähennest haben wir gesagt, oder von der Philosophie her sagen wir, dass jeder Pirat sich ans Krähennest wenden kann und wir das auch als Podcast verbreiten. Ob das eine Ankündigung ist von einem Arbeitskreis, eine Bekanntmachung, ob das eine Kreismitgliederversammlung ist oder weiß der Geier was. So, jetzt bin ich nicht hingegangen und habe das für den Kreis Borken gemacht, weil der Kreis Borken der Erste wäre und ich natürlich rein zufällig Pirat aus Borken bin. Das fand ich jetzt ein bisschen blöd. Wir wollen aber ein bisschen mehr darauf hinweisen, weil viele Piraten, also die das noch nicht so kennen, die nutzen diesen Kanal gar nicht, um Bekanntmachungen zu machen. Wir wollen aber auch gerne, das haben wir beschlossen, Pressemitteilungen sprechen, die auch durchaus aus Borken oder aus dem kleinen Öding Rede, weiß der Geier woher kommt, um die dann auch tatsächlich über das Krähennest zu verbreiten. Und dann, ich denke, das könnten wir auch mit Kreis Borken anfangen, weil wenn wir darauf warten, dass das jemand macht, ist irgendwie noch nicht so ganz durchgedrungen, weil alle denken, ja, was ist denn in Borken, das interessiert die doch in NRW nicht. Aber einen Podcast muss man ja nicht hören, wen sie interessiert, der klickt nicht drauf. Also deswegen hätten wir die Möglichkeit, die erste PM jetzt eigentlich schon direkt mal zu verbreiten. Foto. Brauchen wir für die Pressemitteilung mal ein Foto? Wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Ja. Ja. Ja. Ja. Keine Kamera mit. Handys haben wir ja, das reicht doch. Wir haben doch jede Computer mit einer Kamera. Eine Flagge mit einer Computer. Das soll doch nett aussehen, nicht abstoßen. Wir sprachen von presseverwertbaren Fotos. Aber wir können ja schreiben, der politische Geschäftsführer der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen hat. Wir müssen es dann ausdenken, was du getan hast, aber es klingt ja wichtig. Ne? Also für die Presse ist das doch toll. Ja, das ist genau. Ja, Versammlungsleiter. Meint jetzt ernst, also müssen wir reinschreiben. Ne? Versammlungsleiter bei der ersten wichtigen Kreismitgliederversammlung. Also wir wollen jetzt ein Foto machen, ja? Vorne kurz mal ein Foto. Wer macht denn mal ein Foto? Du musst das nur tragen. Wir müssen halt stimmt, die Flagge. Jupp, ist das meine hier? Was? Ist ja eine von den Flaggen meine hier, in dem Karton? Die kleine, ja. Die große ist unsere Borkenflagge, ne? Ja, genau. Was ist denn, hast du die Fahnenstange mitgebracht? Ja, genau. Hat jemand ein dunkles Weizenbier? Dunkles Weizenbier? Ich habe hier ein dunkles Weizenbier geschenkt, ja. Ja, jetzt habe ich. Aber hier Entschuldigung. Und grün, schön bei Tageslicht. Mit. Welchen Orangeton willst du? Mit Flensken. Der Pressesprecher, bitte. Welchen Orangeton? Der Finanzchef. Was schmeichelt denn Orangeton? Beides gut. Die ist schon abgeschlossen. Das Hellere. Das Dunklere, das hier kennt man. Das lässt zu blass aussehen. Nee, noch nicht. Ja. Ein helles Weizen? Helles, wer draußen eventuell, wie irgendjemand? Ach, Leute. Das ist gut, ich muss nicht verstehen. Ja. Wer will das Foto schießen? Helles Weizenbier. Erstmal mal wissen, wer ein helles Weizen bestellt hat. Ich nicht. Frag doch mal. Ich habe Wein, ja. Alkoholfresswein für Sigi? Oder für mich auch. Ja, für mich auch. Okay. Ja. Ach, so falsch ist das. Hat noch eins? Ich hatte noch keinen, aber ich habe hier auch einen Kaffee und ein Eis gehabt. Dann machen wir das gleich. Ich komme schon aber wieder. Ja, ich habe hier 1, 2, 3, 4 helle Weizen. Alkoholfrei? Sehe ich das nicht. Oder ist die falsche Verpackung? Probier doch eben. Eine Cola? Cola ist hier. Ja, stimmt. Kann schon mal eine mit. Ja, wahrscheinlich sind das alles Alkohol. Ja, das ist auch normal, oder? Du hast auch Alkohol. Oder sind das alle mit vier? Oder wir starten hier gleich ein ganz großes Soziales. Wir reagieren jetzt auf Alkohol. Willst? Ja. Kann ich das mal so rübergeben? Ja, ich gebe den Deckel so rüber. Dankeschön. Danke. Danke. Ja, mein Deckel ist da unter dem Krug. Gut. Ja, dann. 0,2 oder 3? Prost. Was ist das? Prost. Ja. Was hält man, oder? Genau. Wasser? Stimmt hier. Nee, hier. Oder sind das nicht? Besser voran. So, was? Wie auch immer. Also alle haben Alkoholfrei bestellt. Sieht so aus, ja. Sehr interessant. Hier zum Beispiel, er hat Alkoholfrei. Frag am besten nochmal nach. Danke schön. Passiert so schnell. Ach, in der Halle ist das ja auch noch nicht durch. Die haben zwar ausreichend Mitglieder, ganz, ganz viele, aber da gibt es auch viele, die quer schießen. Die eigenständig machen. Wie viele denn jetzt tatsächlich los? Ich glaube, wie viele bei uns sind tatsächlich interessant. Weil Aufträge aus dem Bereich. Was interessant war, das wusste ich vorher, das war nicht so in der Zeit, dass im KV genau, man den Leuten durchaus auch nochmal den Hinweis geben kann, dass sie eben aus dem KV austreten können und im Landesverband bleiben. Sozusagen dann freie NRW-Piraten sind, die zwar in Münster oder in Großfeld oder in Borken wohnen, aber nicht über die örtliche Struktur verwaltet werden wollen. Wir haben den Betrag, wie viel in der Kasse ist, die wissen, wie viele Mitglieder wir haben. Der Kasse ist nicht viel zahlen, oder? Also erstmal musst du die Umlage berechnen, weil die Umlage des Mitgliedsbeitrages auf die VKV-Konten ist nicht 1 zu 1. Erstmal sind nur 24 Euro oder so. Und die hängen auch davon ab, wie groß der Ort bzw. wie groß der Kreis ist, wie viele Einwohner da sind und so weiter. Also da gibt es einen Umlageschlüssel. Den vor 2 Jahren. Oder soll ich es neu machen? Nee, ist okay. Also, du kriegst ja nicht, kannst du sagen. Ach, her damit. Macht beim Reizen aber nicht viel aus. Ja, das ist 2 Euro pro Kopf. Ja. Dann gibt es 2 pro Kopf, da gibt es dann Abschläge. Ja, aber das ist auch für sein Los, aber. Die Summe ist ja auch über die Zeit angesammelt jetzt, ne? Oder? Ja, am Ende ist. Ja, wie geht es? Oder wie soll das denn? Ich weiß nicht. Bleibt erhalten. Das Budget. Bleibt erhalten, meine ich. Es gibt sozusagen beim VKV-Budget, was intern eingerichtet ist und was als Abrufposition immer da ist. Das also, ist ja nicht faktisch jetzt als Hilfe. Ja, also Budget. Also, die bisher bekommen haben, waren man natürlich auch. Für ländliche Gegenden und so weiter. Also, da gibt es einen entsprechenden Schlüssel, der ist dann irgendwann auch mal mit ins Eigentlich eben nicht. Wirklich mit der Weiterzahlung. Ich habe heute mal gerade. Ich habe meine Nummer vorgestellt. Ich habe meine Nummer vorgestellt. Ich habe meine Nummer vorgestellt. Ich habe meine Nummer vorgestellt. Aber den also zum Beispiel war jetzt in Mumble öfter die Diskussion zum Thema Pavillonkauf. Und im Moment ist der Status, dass das Land ja 31 Pavillons hat, die eben irgendwo liegen, bei uns ja auch einer. Und es sollen jetzt noch weitere angeschafft werden, damit eben nicht so weit gefahren werden muss, um Pavillon irgendwo in Anspruch nehmen zu können. Aber es gibt auch einige Kreisverbände, die eben einen eigenen Pavillon jetzt anschaffen wollen oder schon angeschafft haben. Und da ist eben die Regelung, dass mit dem Lieferanten vereinbart ist, dass der immer die höchste Rabattstaffel gibt, auch bei Einzelbestellungen. Und das ist eben für so ein Pavillon inklusive eine Seite Bedruckung 287 Euro. Ne? Ein paar Cent dabei. Also relativ günstig wirklich vom Preis jetzt für so ein Profi-Pavillon. Ne? Also das ist, muss man wirklich sagen, das sind wirklich gute Dinger. Das ist jetzt kein so ein 30 Euro Baumarktteil. Weißt du, wann sie aufbauen muss? Die letzte Lage von Pavillons, die jetzt rausgekommen ist, ne? Die verchromten. Gut. Den habe ich noch nicht gesehen. Das ist das Beste, was überhaupt bisher von der Piratenpartei auf dem Markt organisiert worden ist, ehrlich. Die Dinger sind echt klasse. Mit zwei Mann handhabbar, leicht zu tragen, alleine. Das einzige Schwere sind wirklich diese Gewichte, die man dann anbringen muss. Aber wir hatten keine Gewichte. Selbst das Gerät, ja, ich stelle es auf den Kopf, da perlt das Wasser so, wie das ist. Das ist ja super. Es hat bloß mit den Rückwänden hat es irgendwie Stress gegeben, als die Dinger bestellt wurden. Was ist denn mit Foto hier? Ist doch dunkel oder was? Irgendwer die ersten Dinger, die rausgegeben hat, mit 4 Wänden rausgegeben. Und irgendwie nach 10 Pavillons dann festgestellt, jetzt habe ich gar keine Wände mehr über. Ach! Ja, macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, ne? Mit Tür wahrscheinlich. Und wenn so. Gib mir gleich einfach, wenn du auf dem Genfest meine Frau rüber, wo es nur gut ist. Das war dann Dann musst du erstmal rumtelefonieren, ja, organisiert werden, so, oh, ihr habt zu viele Wände. Aber eben da anhalten. Ja, das war mit Wandern, aber hier haben auch keine Wand. Ja, das ist nicht, also sind eine Unabhängigkeit. Achso, ich kann ja schon vorbei. Okay, wenn du im Grunde genommen eine Rücken dir frei hast, dann kannst du dir Material hinlegen können, oder? Einen großen Tapetiertisch und hinten war die Teile bis auf den Boden und so schön als Sohnstoff. Ja, das habe ich dir gesagt, weil ich haben muss. Also wir haben in Düsseldorf Aktionen gemacht, das ist dann stehst du eben quasi mit hast drin. Und wenn dann die Leute von allen Seiten vorbeikommen, dann hast du natürlich ich ein Problem, weil du musst echt aufpassen, dass dir nicht so im Vorbeigehen einer deinen eigenen Rucksack so im Vorbeigehen aus dem... Das ist ja wahrscheinlich ein anderes Ding. Ja, mal Luise, wenn die einmal ran von der Straße steht, auch mit einer Kreuzung und einer Kreuzung. Ja. Genau, wir stellen uns demnächst auch mitten in die Kreuzung. Marcel, das finde ich mir genau. Die Sache mit den Nicknames. Also das ist ein grauenhaft angeboten. Wenn wir eben kurz vorbei sind, das Fujitsu-Notebook geben, was an meinem Büro-Schreibtisch liegt. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Fujitsu-Notebook. Kannst du ihm das geben? Ich komme sofort zu Fuß. Jetzt in den nächsten. Oder unter dem. Ist da die Straße runter. Oder kommt kurz vorbei? Ja. Okay, liegst du einfach vor die Tür, dann ist doch gut. Da liegt ein Fujitsu Siemens Notebook, so eins wie du hattest mal, das T429. Auf meinem Schreibtisch. Leg's einfach auf den Stuhl vor die Tür. Ja, danke. Bist du nervös? Das ist alte Angewohnheit, wenn ich ein Telefon am Bord muss ich laufen. Nee, ich bin gleich Helena gleich ins Bett, deswegen ist mit der Tür gehen dann schlecht. Die Zahlen von der Theke mit meiner Kollegin. Ist das okay? Ja. Wir wollen ein Homebild machen, aber. Und dann kommt nur mit drauf. Ja. Du musst, glaube ich, auch mit drauf. Deswegen stehe ich ja hier die ganze Zeit noch. Deswegen geschehen. Wenn sie gehört, dann geht der Fotografie rein. Ach, wir wollten ein Bild machen, wo gut ist. Ja. Die Werte entspannen. Alle Namen drauf. Sind besser oder schlechter geworden in letzter Zeit? Das war schlechter. Jetzt, heute geht's ein bisschen. Personenfotos kannst du besser richtig machen. Ja. Ah ja, egal. Was kann ich besser? Personenfotos hat ja wohl jeder besseres zu Hause, oder? Ja, ich glaube auch. Schätze ich. Wollte ich jetzt. Oder wenn eine vernünftige Kamera haben. Aber ich guck da mal an, ob ich noch nie habe, ist nicht mehr. Jetzt. Die Tür ist verdammt hoch, wenn ich die Tür schon. Nächste Woche Samstag ist eigentlich in Dürren. Opte. Ja. Genau. Da haben wir gestern schon mit angefangen in Lotto. War recht erfolgreich. Haben wir unsere 100 Vordrucke schon und das vorgestreut und alle wieder eingesammelt. Nächstes Wochenende geht's weiter. Mal gucken. Das im Moment ist bei uns eigentlich eine Menge so los, so auch intern so, ne? Organisation und für den KV den ganzen Krempel da. Und aber das lässt sich auch nicht anders handhaben. Also wenn man das so laufen lässt, aber wenn man sich zum Stammtisch so trifft, dann wird das hinterher so ein Treffen irgendwo und das verläuft sich dann hinterher im Kreis. Dafür ist das alles zu groß und zu wenig Leute. Also wenn ich in jeder Ortschaft hasse, Leute sitzen, dass du so einen Stammtisch auch durchziehen kannst, aus eigener Kraft. Also im Kreis Unau, dann glauben sie das anders. Also auf jedem Stammtisch hampeln da 30 Leute rum. Ja. Das lebt von alleine, da muss man nur sagen, so die Kneipe habe ich auch ausgesucht, da treffen wir uns jetzt. Aber bei uns im Kreis ist das echt Knochenarbeit, wenn du da nicht jedes Mal hingehst und schiebst und machst und tust und dann bist du hier garantiert nicht anders. Gestern sind wir, also wir kriegen einen zweiten noch, der noch da ist, als Pirat oder sonst. Ja. Und in Steinfurt ist es noch viel schlimmer, da versuche ich auch Kontakt herzustellen, aber der Direktkandidat von der Landtagswahl, der ist irgendwie, sagen wir mal, verschütt gegangen. Die sind noch nicht mal per E-Mail sinnvoll zu erreichen, Personen schon dreimal nicht. Und dann ist natürlich alles schon hakelig da, nicht? Dann verläuft sich alles in der Fläche. Dann ist einer in irgendeiner Ortschaft, der ist Pirat, der hat sich dann irgendwann mal auf dem Wiki da eingetragen, aber der ist unter der Adresse auch nicht mehr zu erreichen. Ja, und dann irgendwann, ja, da macht es dann auch keinen Spaß leider. Dann ist das irgendwie blöd. Und auf der anderen Seite, wenn dann einzelne Leute sind, die irgendwo in der Ortschaft sind, ja, die haben natürlich dann auch keine Lust, jedes Mal bei so einem Treffen da 60, 70, 80 Kilometer zu fahren, ja, um dann ein Bierchen zu trinken oder so. Ja. Ja. Da sage ich ja dann auch schon immer, ich fahre so viel rum, da komme ich nicht dahin, um eine Cola zu trinken und habe dann wieder 150 Kilometer an dem Abend gefahren. Irgendwann, wenn da nichts mehr rumkommt, dann lasse ich das ausfahren, da gibt es andere Termine dann. Ne? Und deswegen finde ich das eigentlich ganz wichtig, dass man dann vielleicht sich dann seltener trifft, aber dann eben überregional, aber dann passiert da auch was, ne? Dass man da sich ein bisschen austauschen kann oder so wie zur Landtagswahl gemeinsame Aktionen machen, das ist dann schon ganz gut. Zusatz 76 seid ihr hier und 14 war da und später. Das ist noch zwei ganz ordentlich. Was man ja auch mal alle erreichen kann über das Internet, mehr oder weniger, weil man hat ja keinen anderen Zugang gehabt. Wir haben ja keine Daten. Ja, das, die Einladung zu einer KMV, jetzt wird er ja aus dem Schneider, wenn, ja, wenn das Protokoll weg ist. Dann wird das ja durch die KMV bestätigt und dann sind die ja im Amt und dann kriegen, ja, dann kriegen die ja. Aber das muss man einfach über den Landesvorstand machen. Ne? Der muss in der KMV einberufen und der Landesvorstand legt ein, der hat ja die Daten. Das macht man ja nicht selber. Ja. Weil man eben die Daten nicht hat, dann muss man ja gar nicht weiter kommen. Das ist ja genau der Haken. Das ist ja auch der Grund für die meisten, solche Strukturen einzuführen, weil man so einfach nicht arbeiten kann. Ja. Da kannst du machen, wenn fünf Mann im Ort wohnen, aber sobald sie alle so verteilt, dann ist das schwierig. Aus eigener Tasche immer Post und sowas alle bezahlen, ist ja auch blöd. Ne? Ja. Alles klar bei euch? Ja, doch schon. Ja, ich werde mir gleich um 7 Uhr so ins Auto setzen und dann fahre ich wieder zurück. Knappe Stunde fahre ich ja. So. Ich dachte um 18 Uhr. Wie gesagt, ich schmeiße morgen ein paar Flyer rein. Wir zeichnen immer noch auf. Ja, ich Zwei Stunden 37.